Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Aufwohne-Kredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerd-nerd-nerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Liebe Gemeinde, wir haben uns hier eingefunden für eine neue lange Sendung. Ja. Eine Sendung was? Eine Sendung Podcast. Eine Sendung, das ist wie 100 Gramm. 100 ein Kessel Buntes. Hallo und herzlich willkommen beim Nerd-Nerd-Nerd-Podcast, dem Podcast für allerlei Nerd-Gedöns. Und ich bin der Steffen, ich bin hier der Nerd und ich bin auch heute wieder mal an diesem wunderschönen Sonntag nicht alleine. Bei mir ist auch noch die Kathi. Hallo. Die Kathi hat nämlich gerade von uns ganz lecker Frühstück gemacht, weswegen wir auch total gestärkt in diese Aufnahme reingehen. Möchtest du mal vorschreiben, was wir gegessen haben? Wir haben ein Omelett gegessen mit Knoblauch, roten Zwiebeln, Tomaten und Camembert reingeschmolzen. Genau. Und ja, es war sehr lecker. Ich habe das Gefühl, seitdem wir Low Carb essen, aber eiweiß- und fetthaltig, essen wir sehr viel besser und sehr viel gesünder. Ja, habe ich auch den Eindruck. Ja, und du hast den Eindruck, ich verschwinde. Du schlabberst in deinen T-Shirts rum. Die haben vorher alle straff gelegen und jetzt nicht mehr. Und zum Teil hat der Bauch unten rausgeguckt. Gerade bei dem hier war das, glaube ich, sogar ja, so, dass der Bauch unten rausguckte. Ne? Ja, das war schon... Ja. Was nicht schlimm war, weil es ein sehr schöner Bauch ist, wie ich finde. Das sehen die Leute draußen vielleicht anders. Das ist mir doch egal. Wir haben heute eine pickepacke, vollgepackte Sendung. Heute wird es ein kleines bisschen über Comics gehen. Ja, ich weiß nicht, ob da Nachholbedarf mit der Sendung mit dem Nerd wird es dann auch nach, ich weiß nicht, mittlerweile fast halbjährlicher Pause dann demnächst auch mal weitergehen. Wir haben aber gleich noch ein Buch, was Kathi vorstellen möchte, nämlich, willst du den Titel mal eben sagen? Das ist ein langer Titel. Ja, es heißt Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen. Ja, dann haben wir ein Serien- und Anime-Potpourri heute. Also ich sag auch gleich nachher im Laufe der Sendung nochmal zum Thema Anime. Da wird sich hier auf diesem Kanal auch noch ein bisschen was verändern. Aber wir haben hier heute geplant Willy Fogg in 80 Tagen um die Welt mit Willy Fogg. Oder um die Welt mit Willy Fogg, besser gesagt. Mhm. Dann den, dann gehen wir hier in den Sport. Willkommen beim Sport. Nämlich mit dem ich glaube 1979, 1980 Animationsfilm Animal Olympics und mit, ich glaube, meinem neuen Lieblingsanime Yuri on Ice. Uhuhu. Keine Ahnung, also das ist toll. Klären wir dann gleich nochmal im Anschluss. Aber das war ja was Besonderes. Möchtest du mal, ich habe das Buch nämlich nicht gelesen, möchtest du mal anfangen? Genau, also zuerst mal geschrieben hat es Leigh Bardugo. Das ist eine Autorin, die manche vielleicht kennen, von denen die Jugendbücher lesen, von der Grisha-Trilogie, die mir auch sehr gut gefallen hat. Erschien bei DTV Junior, jetzt ganz niegelnagelneu diesen Januar. Mhm. Und genau, es erzählt eine Origin-Geschichte über Wonder Woman noch vor der Origin-Geschichte von Wonder Woman. Irgendwie ganz komisch. Mhm. Es setzt an, als sie ungefähr 17 ist und geht damit los, dass sie bei einem stattfindenden Turnier mitlaufen will, ein Wettrennen, und tierisch motiviert ist, dass durch, weil ihr die Stärke noch fehlt, weil ihre Amazonenkräfte noch nicht ganz erwacht sind, Klugheit und eben Kraft, also weil die Schnelligkeit hat sie noch nicht, zu gewinnen. Sie wird dabei aber unterbrochen von einem Schiffsunglück, das sie von der Küste aus beobachtet, und sie hört den Hilfeschrei eines Mädchens, was auf die Entfernung eigentlich nicht möglich ist, springt ins Wasser, rettet das Mädchen, bringt es auf die Insel, und stellt sich aber raus, dieses Mädchen kommt aus dem modernen New York, ist Tochter eines Griechen und einer dunkelhäutigen, ich glaube aus der Ecke von New Orleans stammenden Frau, die aber in langer Linie Nachfahrin von Helena von Troja ist. Und Helena von Troja und all ihre Nachfahrinnen in der Mythologie dieses Buches sind sogenannte Kriegsbringerinnen. Die können nichts dafür, aber sobald die geboren sind, das passiert im Abstand von irgendwas wieder, bricht auf der Welt Ärger aus. Und es gibt irgendwann im Laufe des Buches auch eine Liste von Kriegsbringerinnen, die aufgezählt werden, teilweise historische Figuren, teilweise völlig unbekannte. Jedenfalls ist es aber so, dass die eben dafür sorgen, normalerweise, ohne dass sie wirklich was aktiv tun, sondern einfach, weil sie da sind, dass die Leute anfangen, sich die Köpfe einzuhauen. Und zwar im großen Stile. Und derzeit mit Atomwaffen überall etc. pp. Ist das natürlich ein bisschen doof. Da dieses Mädchen eine Außenweltlerin ist sozusagen, schlagen auf Themyscira die Wellen hoch, beziehungsweise es gibt Erdbeben und alles, die Leute stecken sich mit irgendwelchen Krankheiten an, was da eigentlich nie passiert. Und ja, genau. Und Diana ahnt, dass es irgendwie blöd war, sie zu retten, weil sie halt keinen Heldentod gestorben ist und deshalb keine Amazone ist, die irgendwie hätte wiederkommen dürfen. Und dieses Lesezeichen ist absichtlich auf dieser Seite, oder? Das ist absichtlich auf dieser Seite. Ich habe gerade verstanden, warum. Genau. Und sie geht, also Diana geht zum Orakel und das Orakel sagt ihr, ja, na, schubst die wieder ins Wasser und lass die ertrinken, dann wird die Insel wieder gerettet und überhaupt, das ist die Kriegsbringerin und wenn die stirbt, dann wird wieder Frieden einkehren und so, das ist der beste Weg. Diana ist aber hellhörig, weil sie weiß, das Orakel spricht in Rätseln und erfährt, es gibt noch einen anderen Weg, also das wäre der einfachste. Der richtige Weg wäre aber, oder der endgültige Weg, die Linie der Kriegsbringerinnen zu unterbrechen, indem man die aktuelle Kriegsbringerin vor einem bestimmten Datum, Hekatombaion oder so, okay. Ich kenne mich mit griechischen Daten nicht aus, zu einer bestimmten Quelle zu schaffen, an der Helena von Troja ruht. Und genau das versucht sie, heimlich hinter dem Rücken ihrer Mutter und aller anderen Amazonen, landet aber, also sie hat so einen Herzensstein, der sie überall hinbringen kann, wo sie hin will. Blöderweise ist der Wunsch von Alia, so heißt das Mädchen, nach New York zurückzukehren, stärker, weshalb sie nicht in Griechenland an der Quelle landen, wo Helena von Troja beigesetzt wurde, sondern in New York, was jetzt ein bisschen doof ist. Und sie müssen irgendwie gucken, dass sie da hinkommen. Sie kriegen dabei Unterstützung von Alias Bruder, von Alias bester Freundin Nim und von dem besten Freund von Alias Bruder, nämlich Theo. Hm. Alias Bruder trägt den altgriechischen Namen Jason, wahrscheinlich Jason gesprochen, da amerikanische Autorin, aber egal. Gibt es da ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen Diana und Jason? Nein. Weil das ist nämlich, vielleicht greife ich gerade ein bisschen vor, weil das ist in den Comics aktuell tatsächlich so, dass Jason der Bruder von Diana ist. Ah, spannend. Nee, hier sind sie anderweitig verbandelt. Okay. Genau, es ist sehr, sehr spannend. Also es ist halt ein Jugendbuch. Ne? Also, ich fand es super spannend und toll geschrieben. Es hat mir an wahnsinnig vielen Stellen richtig, richtig gut gefallen. Es ist wahnsinnig viel Action drin. Es ist witzig. Es ist sehr feministisch an vielen Stellen. Es gibt eine grandiose Szene, wo Diana und Alia in der U-Bahn sind und von so ein paar Mackern angemacht werden, so Yuppies in Anzügen und so. Und Diana dem einen einfach mal so einen Finger auskugelt und sagt, ist das hier deine Art, mit Frauen umzugehen? Was bist du denn für eine Nase und so? Und dabei relativ gelassen bleibt. Also sie regt sich innerlich drüber auf, aber nach außen ist sie halt relativ gelassen und cool und versteckt sich mit Alia, wird dann von Jason gefunden, die beiden. Mhm. Und auch da vermöbelt sie Jason erstmal, weil sie denkt, es ist ein Angreifer, weil er sich halt auch nicht vorstellt. Was Alia ziemlich witzig findet, weil ihr Bruder sonst immer so ein Macker ist. Es geht dann so mit Flugzeugen und allem Richtung Griechenland und das gibt immer wieder hin und her. Und Alia fühlt, nicht Alia, Diana fühlt sich zunehmend zu Jason hingezogen, beziehungsweise von ihm angezogen. Was ich ein bisschen schade finde im Buch, weil da eine gute Chance vergeben wurde. Ich habe da auch mit einer Buchhändlerin, mittlerweile Bibliothekarin, Freundin von mir schon drüber gechattet und diskutiert. Das Buch macht vieles richtiger im Vergleich zu dem Wonder Woman-Film, was Feminismus angeht. Mhm. Macht aber das auch ein bisschen falsch, was auch im Film nicht so hundertprozentig rauskam, nämlich die Darstellung von Diana Prince als jemand, der bisexuell ist. Ja. Die Chance wäre da gewesen. Ich lese mal kurz eine Stelle vor, die am Anfang noch auf Themyscira spielt, als Alia schon gerettet ist. Warte mal, sagte Alia, gibt es auf dieser Insel Männer? Diana schüttelte den Kopf. Nein. Keinen einzigen? Nein. Heilige Scheiße, seid ihr sowas für eine radikale feministische Sekte? Diana runzelte die Stirn. Eigentlich nicht. Seid ihr Lesben? Natürlich nicht. Ich habe kein Problem damit. Nim ist lesbisch. Vielleicht auch Bi. Sie ist noch dabei, es herauszufinden. So, und dann wird geklärt, wer Nim ist, etc. pp. Aber das ist so ein ganz kurzer Absatz. Da ist zum einen ein Witz drin, glaube ich. Dieses, seid ihr Lesben, wird für Diana wahrscheinlich eher auf die Insel Lesbos anspielen, wo sie ja nicht sind, weshalb sie keine Lesben sind. Und natürlich aber eben parallel auch erzählen, okay, es sind nicht automatisch Lesben, nur weil es Amazonen sind und keine Männer auf der Insel leben. Es werden dann auch Geschichten angerissen von anderen Amazonen, die mal sich verliebt haben und die Männer versucht haben, auf die Insel zu schmuggeln und verstoßen wurden dafür und ähnliches. Nim ist, wie gesagt, die beste Freundin von Elia, ist, ich sag mal, in erster Linie an Frauen interessiert. Mhm. Ob sie bi ist, ist noch nicht ganz klar tatsächlich, aber in erster Linie hat sie ein Auge für Frauen und verguckt sich auch sofort in Diana, wie eigentlich alle, weil sie halt wie ein Supermodel aussieht und groß und kräftig und schön ist. Und ich fand es aber schade, dass da nichts draus gemacht wurde zwischen Diana und Nim. Das hätte ich mir sehr schön vorgestellt. Ja. Ist eine, also allein auch nur zu sagen, okay, anzudeuten, sie findet sowohl Jason interessant als Mann, was sie noch nicht kennt, einfach eine Lebensform, die sie so noch nicht oft gesehen hat und mit der sie keinen Umgang pflegte bisher. Und auf der anderen Seite aber eben auch Nim, die eine richtig coole Person ist. Sie ist auch afroamerikanischer oder indischer Abstammung. Klein, rund, modeversessen, und zwar im Sinne von, sie kreiert das Zeug selber, sehr kreativ, also nicht so im Sinne von, ich kaufe den neuesten heißen Scheiß von, ich kenne keine Modelabels, Dior oder was weiß ich was, sondern im Sinne von, ich habe einen eigenen Stil und ich versuche den selber rauszufinden und mach selber Sachen und ähnliches. Also klingt für mich so wie die Buchversion von Etta Candy, die ja auch im Film war, die kleine Sekretärin in Anführungszeichen. So ein bisschen, also ja. von der Figur her auf jeden Fall auch so die so dargestellt. Ja, schon, das kommt ziemlich gut hin. Also es wird zum Ende des Buches sind auch eine Waffenschwester von der Jäger ja. Und so. Zu der Jason-Frage, da kommt's dann raus, dass die natürlich, also Aelia ist Kriegsbringerin, weil griechischer Vater und lange Linie auf Helena von Troja zurückzuführen. Und ihre Eltern sind beide reich und berühmt gewesen dafür, dass sie Genetiker waren und viel mit Genetik geforscht haben. In erster Linie tatsächlich deshalb, weil sie relativ früh, als Aelia auf der Welt war, rausbekommen haben, dass sie eine von den Kriegsbringerinnen ist. Und sie haben geforscht und versucht, dieses Gen auszuschalten. Also erstmal zu finden und dann auszuschalten. Mhm. Sind bei einem Autounfall gestorben. Und Jason hat versucht, eben die Firma weiterzuführen. Der ist ein Stück älter als Aelia und versucht eben diese Stiftung, die da auch existiert, am Laufen zu halten. Was dazu führt, dass die ein Privatjet und alles Mögliche haben, was es leichter macht, von New York nach Griechenland zu kommen, ohne aufzufallen. Und Jason hat diese Forschung weiter betrieben, aber in einer eher negativen Art und Weise, was ein toller Reveal am Ende im Buch ist. Der will nämlich so eine Art Supersoldaten schaffen. Er sagt, naja, wir können die Kriegsbringerin nicht unterbrechen, diese Linie. Okay. Also er glaubt nicht daran, dass diese Reinigung durch die Quelle möglich ist. Aber wie wär's denn, wenn wir Supersoldaten schaffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese ganzen griechischen mythischen Monster wieder auferstehen lassen, damit sich die Menschheit zusammenschließt als Supersoldaten und gegen die Monster kämpft und nicht mehr gegeneinander. Wie in Watchmen. Ein bisschen. Für sich selber nimmt er das auch in Anspruch. Er hat auch übermenschliche Kräfte. Also er misst sich dann auch, also es kommt dann im Laufe der Reise raus, misst sich dann auch in einem Wettlauf mit Diana, wo es dann auch zu einem Kuss kommt, wo ich halt gesagt, Mann, es wäre mit Nim viel schöner gewesen, aber sei es drum. Und ich spoiler jetzt einfach mal das Ende. Also wenn ihr das nicht hören wollt, dann beep. Dann skippt einfach mal, weiß ich nicht, eine Sekunde hier vor. Genau. Ein paar. Am Ende will er sich selber auch noch mehr stärken. Er hat Diana Blut abgezapft, Amazonenblut und spritzt sich das selber und prügelt sich mit ihr und versetzt ihr ein paar ordentliche Schläge, die ihn aber selber treffen, weil die Amazonen ja durch ihr Blut alle untereinander verbunden sind und die Schmerzen der anderen spüren. Ja. Und während Diana das gewohnt ist, weil sie damit aufgewachsen ist, zu spüren, dass sie anderen Schmerz zufügt, kennt Jason das halt gar nicht. Und jedes Mal, wenn er ihr eine reinsammelt mit all seiner übermenschlichen Kraft, sammelt er sich selber eine rein und wird dann auch quasi so ein bisschen wahnsinnig, ob der Schmerzen und diesen vielen Inputs, den er von allen anderen Amazonen dann auch spürt. Genau. Also nach all dem, was du jetzt beschrieben hast, hast du einen Zeitraum, in dem das geschrieben worden ist? Das würde mich gleich nochmal interessieren. Also veröffentlicht worden ist es jetzt auf Deutsch Anfang des Jahres? Genau, ich gucke mal, ob da hinten irgendwas steht. Ich glaube aber nicht. Und du hast auch noch dieses Leseexemplar vom Verlag bekommen, ne? Genau, ich habe das Leseexemplar vom Verlag bekommen. Also ich hätte gesagt, also bis so ein Buch geschrieben ist und erschienen ist, sind da locker anderthalb Jahre vergangen, bis wir das jetzt auf Deutsch haben. Also Copyright 2017. Und das ist wahrscheinlich auch in Amerika letzten Jahr rausgekommen. Genau, ich guck mal hier, Titel der amerikanischen 2017 bei Random House, aber es steht kein Monat dabei. Also nach all dem, was du gerade beschrieben hast, klar, es gibt sicherlich Quellen, aus denen man sich dann auch in der Mythologie dann bedient hat. Ich habe den hier noch im Regal stehen, weil wir den ja auch mal gemeinsam gucken wollten. Du kennst ihn auch noch nicht. Den Wonder Woman Animationsfilm, also den Zeichentrickfilm aus der DC-AOM-Reihe. Und da ist die Story extrem gleich, abgesehen davon, dass dass es da eben kein Mädchen gibt, das dieser Warbringer ist, sondern eben Ares, der tatsächlich dann eben den Krieg auf der Welt herbeiführt und der eben am Ende des Filmes auch stärker wird und auch in so einem Showdown gegen Wonder Woman antritt. Das ist im Grunde genommen ein identischer Plot. Also das ist schon abgefahren. Also ich hätte nicht gedacht, dass die sich da so ähneln. Ich weiß nicht, inwieweit der Film auch durch Comics inspiriert ist. Ich kenne halt, also Ares kam im großen Stil in den 80ern unter George Perez eben vor. Den Band habe ich auch unten im Keller noch unter meinen Umzugskartons, die wir hier nie ausgeräumt haben, weil warum, wir gehen ja bald woanders hin. Sicherlich in der Ausführung anders, ich habe es nicht gelesen. Ich lese es, glaube ich, dann doch nochmal. Ja, es ist auch schnell zu lesen. Ja. Also es ist wirklich spannend geschrieben, finde ich. Es, die meisten Figuren sind toll entwickelt, hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte dann auch noch einmal am Ende ist so ein über die Autorin was drin, beziehungsweise von ihr selber so eine Danksagung und sowas. Und sie dankt ihrer Mutter, die sie von klein auf darin unterstützt hat, auch Comics zu lesen, was dazu geführt hat, dass sie schon in jungen Jahren eben auch mit den Wonder Woman Comics sehr vertraut war und die ihr ganzes Leben lang gelesen hat, weshalb sie sich tierisch über dieses Buchprojekt auch gefreut hat. Und ein weiterer Aspekt, den du auch angesprochen hast, die haben jetzt in DC Rebirth vor 2 Jahren, ich weiß gar nicht, wann war denn Rebirth, wann ist das angefangen? Doch, vor ungefähr 2 Jahren muss es gewesen sein. Oder von einem, ist egal, auf jeden Fall in dieser Rebirth-Initiative ein ziemlich großes Gewese darum gemacht, dass Wonder Woman jetzt bisexuell ist. Und das haben die vor allem erstmal damit erklärt, und das ist auch ein Aspekt, der in einem Film rüberkommt, von Diana dann in dem Film auch so ein bisschen angedeutet wird. Du hast da auf dieser Insel halt eben nur Frauen, wie können die Lust empfinden? Natürlich haben die Sex miteinander. Und das ist im Film halt in so einem Nebensatz rausgekommen, das ist bei vielen Leuten, gerade so diese homophoben Kritiker, Kritiker, und ich bleibe da wirklich bei dem Maskulinum absichtlich, haben sich auf diesen Aspekt gestört, sagt er, macht so eine Insel voller Lesben. Wo ich gesagt habe, um Sex mit einer Frau zu haben, muss ich nicht lesbisch sein als Frau. Das ist Bullshit. Nee. Ne? Das ist halt einfach, ich kann auch als heterosexueller Mensch mit einem gleichgeschlechtlichen Menschen Sex haben, das ist überhaupt nicht schlimm. Nee. So, wenn beide damit okay sind, so in dem Sinne. So, und das ist auch ein Aspekt, den sie in die Comics gebracht haben unter Rebirth. Nach dem Motto, klar, eine Insel voller Frauen, mit wem haben die Sex? Und das wird im Comic auch gezeigt in einigen Panels, dass da eben auch sowas wie Liebe und auch Lust stattfindet. Nur um Wonder Woman schlussendlich dann wieder mit Steve Trevor zusammenzuführen. Und das ist so ein Aspekt in dieser Figur. Und auch Jason oder Jason, wie er hier genannt wird, der sicherlich an Jason und die Argonauten und das Goldene Vlies, hast du nicht gesehen, angelehnt ist. Den haben sie da reingebracht und haben ihn zu ihrem Bruder gemacht. So, wo ich dann denke, wenn ich Wonder Woman lese, will ich Geschichten über Wonder Woman lesen und nicht über ihren Bruder. Das interessiert mich halt einfach nicht. Und auch nicht über Steve Trevor. Und die haben irgendwann haben das Wonder Woman Comic auch zu Steve Trevor Comic gemacht. Das ist ganz furchtbar. Ich dachte, ich will einfach nicht so. Macht halt eine eigene Comic-Serie über Steve Trevor, wenn ihr unbedingt Steve Trevor Geschichten erzählen möchtet. Und lasst ihn mit irgendwem zusammenkommen. Ja. Steve Trevor ist einfach inzwischen einfach überflüssige Figur. Und ich finde es schade, und ich hatte diese DC Icons-Serie, wie sie ja heißt, so ein bisschen in der Hoffnung, so ähnlich wie es mit Earth One, mit der DC Earth One Reihe gemacht wird, die Figuren so ein bisschen umzukrempeln. Da haben sie es bei Wonder Woman leider auch verkackt. Ja, mit der Figur einfach kein gutes Händchen im Moment. Also das ist so ein bisschen so, also da hat der von mir sehr geschätzte Autor Grant Morrison einfach einen richtigen Griff ins Klo gelandet bei Wonder Woman Earth One. Aber hier offensichtlich auch. Und es ist eine Autorin, wo man auch denkt, okay, dann mach halt was anderes mit der Figur anzudeuten, sie ist bisexuell. Hilft halt im Zweifelsfall auch nichts, wenn man sie hinterher trotzdem mit einem Mann zusammenkommen lässt. Es ist halt so ein Bailout irgendwo, ne? so eine schlechte Ausrede ein Stück weit. Ich bin höchst gespannt. Also lesen werde ich. Ich hatte vorher nicht so ein großes Interesse dran, weil ich hier einfach auch noch stapelweise Comics stehen habe. Auch übrigens noch von Wonder Woman. Hier, wo auch für Gods habe ich hier noch stehen. Der ist das halb gelesen. Und das aber wahrscheinlich erstmal zurückstellen würde, das zu lesen. Das klingt extrem entspannt. Würdest du es für Nicht-Comic-Fans empfehlen? Auf jeden Fall. Also wer jetzt auch nur den Film gesehen hat, es ist halt wirklich eine Geschichte, die ansetzt, bevor sie offiziell die Insel das erste Mal verlassen hat. Also so ein Zeitreiseplot ein Stück weit, oder? So ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ich verrate mal noch nicht so viel, aber es funktioniert sehr gut, es als ein separates, ich sag mal, Secret Adventure zu lesen. Weil das genauso ist, Origin, ist es. Ja. Genauso ist es auch für sie. Also es ist auch so, dass ich kann jetzt die Auflösung nicht verraten. Nein, verrat's nicht. Nee. Aber es funktioniert sehr gut für mich. Also ich gehört so, ja, das passt alles. Das haben sie sehr gut hingekriegt, alles in allem. Auch wie die ganzen Erklärungen dann ineinander greifen, damit das Ganze funktioniert, wie es aufgelöst wird am Ende. Und es ist trotz allem, also von feministischer Seite aus, ein geniales Buch, muss ich sagen. Es geht darum, dass, Diana Aelia beschützt am Anfang, aber eben auch unter dem Aspekt, sie zu stärken und nicht sie unter Kontrolle zu halten, was ihr Bruder jahrelang gemacht hat. Also Aelia ist sehr ängstlich am Anfang, weil ihr Bruder ihr ständig alles verboten hat, alles kontrolliert hat, immer Sicherheitspersonal mitgegeben hat, etc. pp. Und ihr überhaupt keine Selbstständigkeit und Stärke zugestanden und ermöglicht hat, was wiederum der Aspekt ist, den Diana da eben reinzubringen versucht. Dass sie eben sagt so, ja, natürlich passe ich auf sie auf gegenüber all den Gefahren, mit denen sie selber nicht fertig wird, weil es griechische Monster sind. Und weil es vielleicht auch was ist, was sie aus ihrer modernen Welt nicht kennt und nicht begreift. Also diese ganze Kriegsbringerin-Geschichte hält Aelia am Anfang natürlich erstmal für totalen Bullshit. Ja. Wer würde das nicht? Aber eben immer mit diesem Punkt, ich bin an deiner Seite, nicht ich bin vor dir und schirme dich vor allem ab, weil du nichts kannst, sondern ich bin an deiner Seite und ich unterstütze dich und ich passe auf dich auf. Aber ich zeig dir eben auch, wie du das auch selber machen kannst. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und auch, dass sowohl Aelia als auch eben Diana die treibenden Kräfte in dem Ganzen sind. Und auch Nim eine sehr tolle Rolle bekommt, finde ich, im Laufe des Buches. Am Anfang wirkt sie noch ein bisschen schwächer, aber sie wird stärker. Was ich wahnsinnig toll gemacht finde. Das heißt, unter diesem feministischen Aspekt, super Buch. Was die Bisexualität angeht, ich bin jetzt die Erste, die sagt, man muss nicht alle Probleme der Welt in einen Roman reinbringen. Aber wenn sowas in der Figur schon angelegt ist wie Wonder Woman, dann kann man das durchaus auch ein bisschen deutlicher zeigen, dass nicht nur sich Nim auch in Diana verguckt, sondern dass Diana durchaus im Zweifelsfall auch an einer der Mädels interessiert sind, dass die da sind. Ich würde das gerne hier an der Stelle mal beenden, weil wir auch mit dem Beitrag schon sehr lang sind. Den würde ich dir dann auch nochmal aus dem Keller suchen, wenn wir den da haben, oder spätestens nach dem Umzug demnächst. Nochmal von Jill Thompson auch The True Amazon empfehlen. Jill Thompson, die ja eigentlich Kinderbuchautorin und Zeichnerin ist, eben auch, hat, ich glaube, Anfang der 90er Jahre relativ regelmäßig Wonder Woman gezeichnet. Und hat eben jetzt vor einem Jahr oder zwei, ich kriege das nicht mehr so ganz auf die Reihe, eben The True Amazon geschrieben, wo viele Aspekte drin sind, die du gerade beschrieben hast, aber eben ohne diesen außerweltlichen Männeraspekt. Das ist, was ich ganz schön finde. Und von, ich habe die Sachen hier, glaube ich, noch irgendwo rumfliegen. Ja, hier. Raschle, raschle. The Legend of Wonder Woman von Renée DeLis und Steve Dillon, glaube ich. Was auch eine Origin-Story ist. Okay. Da habe ich hier tatsächlich noch im Regal die Einzelhefte rumfliegen. Sehr schön. Weil ich die noch nicht wegsortiert habe. Es sind, glaube ich, 9 Hefte, ist abgeschlossen. Leider abgeschlossen. Weil Renée DeLis und Dillon sind von DC derartig übers Ohr gehauen worden, dass sie gesagt haben, wir arbeiten für euch nicht mehr. Die sind richtig verarscht worden, sind Scheiße, bezahlt worden für den Scheiß. Okay. Das ist richtig daneben. Das ist richtig ätzend, ja. Renée DeLis hat unter anderem die Comic-Adaption vom Last Unicorn gemacht. Und eine sehr, sehr tolle Zeichnerin. Beide gemeinsam ist ein Ehepaar. Beide gemeinsam arbeiten extrem zusammen. Also wenn der Aspekt nicht da wäre, dass die beiden für ihre Arbeit nicht bezahlt worden wären, hätte ich gesagt, holt euch die Sammelbände. Holt sie euch nicht. Ladet es illegal runter. Ja. Weil die beiden haben eh nichts daran verdient. Es ist eine Schweinerei sondergleichen. Absolut. Vielleicht ein Aspekt noch. Also diese Buchreihe wird fortgesetzt mit DC-Helden. Genau. Also Batman und Superman sind geplant. Ich finde es sehr toll, dass es mit Wonder Woman losging. Ist, glaube ich, auch so noch die richtige Zeit mit dem Film. Genau. Und ist einfach halt auch wirklich Zeit, da auch mal eine starke Frauenfigur zu promoten, die wirklich eine starke Frauenfigur ist. Ja. So pseudostarke Figuren gibt es viel. Und ich finde das Cover unheimlich toll, weil es keinen unnötigen Schnickschnack enthält. Es ist Diana drauf zu sehen, in Kampfhaltung mit ihren Armschellen da. Und es ist das Wonder Woman-Symbol drauf. Und mehr brauche ich nicht. Ich finde es jetzt relativ Es ist relativ schlicht, aber ich finde es nicht mal schlicht, ich finde es sehr alltäglich. Also Bücher, gerade zu Comicfiguren, sehen leider oft so aus. Das Logo vorne drauf, halt, dass das. Ich habe die Novelization, die Romanfassung von Roger Stern zum Tod von Superman, wo einfach auch nur vorne das Logo drauf ist, weil das erkennst du am ehesten nochmal wieder, weil Comicfiguren haben einfach nicht so diesen einheitlichen Look, weil je nach Zeichner sehen die auch noch ein bisschen anders aus. Aber wenn der Inhalt stimmt. Ja, und fürs muss es ja mit dem Buchmarkt vergleichen, nicht mit dem Comicmarkt. Und da ist einfach zu überladene Cover leider im Moment auch wieder so ein Trend, wo irgendwie ganz viel drauf ist und man so gar nicht sofort erkennt, was hat's auch für einen Bezug zum Inhalt. Von daher finde ich das sehr gut gelungen. Und man hätte auch komplett übertreiben können. Ganz genau. Das war. Wir springen direkt zum nächsten Thema und entern den Zeichentrickblock, würde ich sagen. Ja. Denn wir haben unseren nächsten Cartoon-Roundup. Wir hatten das ja schon mal gemacht im letzten Jahr, dass wir so ein bisschen so Cartoons und Filmchen besprochen haben, die wir in letzter Zeit geguckt haben. Wir holen da sehr viel Kindheit nach und du hast dann immer auch sehr viele Erstbegegnungen, was ich ganz schön finde. Ja. Und ich kann dann so durch deine Augen nochmal so meine eigene Begeisterung spiegeln. Ja. Oder auch dein Entsetzen, je nachdem, was dann dabei rauskommt. Es ist halt, man weiß ja nicht, ne? Ich glaube inzwischen schon relativ gut einschätzen zu können, was du magst und was nicht und was es sich lohnt, dir zu zeigen. Und ich glaube, ich habe da jetzt in den drei Fällen, wo ich dir Sachen gezeigt habe aus meiner Kindheit, einen relativ guten Schnitt gemacht. Also eine Sache haben wir dann ja gemeinsam neu geguckt. Da reden wir dann gleich nochmal ausführlich drüber. Aber wir haben nochmal nachgeholt, eine Serie, die wir beide auch kannten als Kinder, nämlich Um die Welt mit Willy Fogg. Ja, das ist so schön. Ich mag den Titelsong so gerne und die Serie ist toll. Fogg, I'm the one who made the bet and I know we'll be exactly right on time. Fogg is my name, I like to play with my life in many ways, that's what they say. Go on, 'cause a lot of time is gone. We must be ready to go away. Leaguers around the world will find a pot of gold. Just sitting where the rainbow's ending time. We'll fight against the time and we'll fly on the white wings of the wind. 80 days around the world, no, we won't say a word before the ship is really. Anne Sagnussen. Es ist, also, hat natürlich so ein bisschen die Macken. Ich glaube, das haben wir dann auch während des Guckens festgestellt und wir möchten uns auf die erste Staffel beziehen. Weil es gibt halt manchmal Fälle, wo man so einen Teil einer Serie sehr gerne mag und dann aber einen anderen Aspekt des anderen Teils nicht mehr erträgt. Und es gibt zwei Staffeln in dieser Serie. Das ist eine Serie, die aus Spanien stammt, die aber dann mit einem japanischen Produktionsstudio gemeinsam eben produziert worden ist. Und das ist in der zweiten Staffel nicht wiederholt worden, diese Kooperation, sondern da wurde eben mit Taiwan kooperiert, weswegen die beiden Serien also unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. Und das sind meiner Meinung nach also nicht mal nur zwei getrennte Staffeln, sondern wirklich zwei verschiedene Serien. Also das hat gleich identische Figuren dabei, die nochmal zum Teil nochmal eine andere Funktion bekommen, auch nochmal andere Charakterzüge bekommen. Aber meiner Meinung nach die zweite Staffel nicht mehr so wirklich den Appeal. Wir haben sie auch nicht zum Ende geguckt. Wir haben angefangen, haben so ein gutes Drittel geguckt und dann war uns das einfach. Es ging nicht. Ging nicht mehr gut. Die erste Geschichte, Willy Fogg, also um die Welt mit Willy Fogg, ist im Grunde genommen Jules Vernes Reise um die Welt, 80 Tagen um die Welt. Mit dem Unterschied, dass die Charaktere hier alles Tiere sind. Ja. Also Willy Fogg ist ein großer Löwe, sein Assistent oder Diener, wie er im Buch hier heißt, Passepartout, heißt hier Rigardon, ist auch ein kleiner Kater. Mhm. Der hat noch einen kleinen, seinen alten Zirkuskumpel Tico dabei, das ist so ein Hamster oder so eine Maus oder sowas. Ja, ja. Auf jeden Fall so ein kleines Nagetier. Und die Prinzessin, die sie dann später, also die Geschichte kann man gar nicht spoilern, weil die ist uralt und sollte eigentlich hoffentlich jeder kennen. Die Prinzessin ist eben auch so eine bunte, so eine indische Katze, so eine Panther, ja. Ja, also bläulich zwar, hellblau, lila gefärbt, aber von der Figur hätte ich eher gesagt ein Panther, also ähnlich wie Bagheera im Dschungelbuch. Ja, gut, kommt hin. Und so sind eben auch alle Nebenfiguren meistens halt eben irgendwelche Säugetiere, Bären oder auch Antilopen gibt es dann, einer von den eine der indischen Figuren ist dann eben eine Antilope oder es sind irgendwie, also oft hat man das und ich glaube, es sind sogar ausschließlich, die Gegenspieler sind ausschließlich Hunde. Mhm. Also damit eben auch so ein Feindbild auch direkt geschaffen wird. Mhm. Und es ist also doch relativ schnell zu erkennen, wer ist jetzt gut und wer ist böse. Ja. Das finde ich ganz schön. Falls jemand von euch weder das Buch kennt von Jules Verne, 80 Tagen um die Welt, noch diese Serie gesehen hat und gar nicht weiß, worum es geht. Willy Fogg ist ein britischer Gentleman, der gerade einen neuen Diener angestellt hat, nämlich in dieser Serie heißt der Rigaudon, der sich eigentlich darauf freut, mal ein ruhiges Leben zu führen. Und Willy Fogg ist ein sehr genauer Gentleman, der um 8.03 Uhr sein Frühstück sein möchte und um 8.07 Uhr sein Kaffee. Und hast du nicht gesehen? Genau, war vorher eben auch beim Zirkus, genau wie Passepartout. Genau. Und freut sich drauf, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und einen geregelten Tagesablauf zu haben. Und Rigaudon ist aber eben quasi gerade den ersten Tag da, als Willy Fogg in seinem Gentleman-Club in London eine Wette annimmt, dass es möglich sei, aufgrund der neuesten Reisetechnik mit Dampfschifffahrt und Lokomotive und allem drum und dran, innerhalb von 80 Tagen um die Welt zu reisen. Und kommt nach Hause und sagt, Rigaudon, pack mal die Taschen, wir fahren los. Der ist gerade eine halbe Stunde da. Ja. Er hat sich gerade vorgestellt und genau. Willy Fogg ist gerade irgendwie auf dem Weg in diesen Gentleman's Club und Rigaudon und Tico haben sich gerade irgendwie eingerichtet, haben gerade ihre Öllampe angemacht. Mhm. Und Willy Fogg kommt nach Hause zurück und sagt, ja, wir fahren jetzt. Und das ist so, und die beiden sind komplett aufgelöst, weil das exakt das Gegenteil dessen ist, was sie eigentlich machen wollten. Ganz genau. Und sie brechen also tatsächlich nach Willy Foggs Zeitplan auf. Der Sonne entgegen, was schon ein Fehler ist, den Jules Verne gemacht hat, versuchen in 80 Tagen um die Welt zu reisen, müssen dabei verschiedene Hindernisse und Abenteuer überstehen und werden außerdem verfolgt von zwei Hunden, die für Scotland Yard arbeiten. Weil fälschlicherweise behauptet worden ist, dass Willy Fogg, also zumindest an so einem Phantombild, zu sehen ist, dass Willy Fogg die Bank ausgeraubt hätte, irgendwie 55.000 Pfund geklaut hätte, was damals, also im viktorianischen England, tierisch mega riesengroßer Wert an Geld gewesen ist. Ja. Und wer ist nochmal dieser Bankdirektor? Der hat ja auch einen Namen. Ist auch so ein, kommt andauernd. Und so ein wolfsartiger Typ. Genau, der schickt eben Butch und Dix, heißt der, glaube ich, hier. Genau. Die Figur gibt's bei Jules Verne, die heißt aber, glaube ich, Fix. Ne? Ich glaube irgendwie. Ja, irgendwie sowas. Da haben sie, ein paar Figuren haben sie anders benannt. Butch und Fix, der Dix hinterher. Die Willy Fogg immer so zwei Schritte hinterherlaufen und ich glaube, das besprechen wir gleich nochmal ein bisschen genauer, auch so ein bisschen tollpatschig das Ganze immer verkacken. Und außerdem hat man noch den Gestaltwandler oder Verkleidungskünstler Transfer, der den eben auch immer wieder hinterher jagt und den eigentlich auch nicht wirklich voraus ist, sondern macht. Es ist so ein, ich finde den Vergleich schwierig, es ist eher so ein Katz-und-Maus-Spiel, was aber Willy Fogg, ohne dass er wirklich weiß, was hinter ihm passiert, immer wieder gewinnt auch, ne? Ja, genau. Also er macht sich da einfach keinen Kopf drum, er ist durch und durch britischer Gentleman. Ja. Genau, und Transfer ist tatsächlich ein Gauner, der auch von diesem Bankdirektor beauftragt wurde, damit eben Willy Fogg seine Wette nicht gewinnt. Während die beiden Hunde von Scotland Yard wirklich in offiziellem Auftrag quasi unterwegs sind und nicht nur hinter Willy Fogg her sind, sondern auch immer auf ihren Haftbefehl warten müssen, was es verhindert, dass sie, solange sie sich innerhalb der britischen Kolonien aufhalten, die zu der Reisezeit noch aktiv sind, ihn verhaften können. Weshalb sie dann ihn irgendwann zwar eingeholt haben und den Haftbefehl haben, aber sich in einem Gelände befinden, wo der einfach keine Gültigkeit hat. Richtig. Die Serie, also ich hatte das gar nicht mehr so sehr im Kopf, aber die Serie zeigt dieses ganze Abenteuer aus der Sicht von Rigaudon und Tico. Mhm. Und du sagtest, das wäre in dem Buch ganz ähnlich oder genau, ziemlich genauso, Passepartout ist der Erzähler, womit eben auch so eine gleiche Dynamik wie bei Sherlock Holmes passiert, die ja auch immer aus der Sicht von Watson eben erzählt ist. Was ich eine sehr schöne Perspektive finde, weil Willy Fogg hat nicht wirklich Eigenschaften. Der ist halt so ein, schon, also er ist sehr höflich und das sind alles, bis auf die Gegenspieler, sehr sympathische Figuren. Mhm. Willy Fogg ist auf keinen Fall unsympathisch, aber er ist sehr reduziert. Also ist auf eine Eigenschaft, er ist ein Gentleman und er ist auch sehr durchsetzungsfähig, aber das sind so seine einzigen beiden Eigenschaften, die er so hat. Und er ist auch nicht scheu, sein Geld auszugeben, das, was er auf die Reise mitgenommen hat. Aber mehr passiert da tatsächlich einfach nicht. Und deswegen ist es ganz schön, eben Rigaudon und Tico dabei zu haben. Rigaudon, der eben so ein bisschen auch der Jugendliche in der Gruppe ist. Tico, der eher das Kind ist und wahrscheinlich auch eher so die Perspektive für die Kinder in der Serie ausmacht. So, ha, guck mal, der kleine Hamster ist hingefallen oder hat sich irgendwie ist in Schwierigkeiten geraten. Dann eben für die Kleineren dann eben so die Identifikationsfigur ein Stück weit. Und Prinzessin Romy ist ein Fall für sich so ein Stück weit. Ja, ist ein Fall für sich. Die kommt erst unterwegs dazu, weil sie erstmal gerettet werden muss vor einer Verbrennung. Sie war verheiratet, der Ehemann ist gestorben und so ein alter indischer Kult, den die britischen Kolonialisten noch nicht ganz ausmerzen konnten, versucht eben, sie mit als Opfer zu verbrennen und Passepartout Rigaudon rettet sie dann. Genau. Und am Ende nimmt sie trotzdem Billy Fogg, aber sei es drum. Eigentlich haben sie gesagt, okay, sie bringen sie aus Indien raus nach Singapur, meine ich, weil sie da Verwandtschaft hat. Und da stellt dann aber fest, nee, die Verwandtschaft ist da nicht mehr, die ist auch verstorben und kann sie nicht mehr aufnehmen. Und Willy Fogg bietet dann eben an, dass sie einfach mit ihnen weiterreist, worüber alle sehr glücklich sind. Romy sagt die ganze Zeit nicht ein Wort. Nein. Sie steht daneben, sitzt am Tisch, wenn irgendwo gegessen wird, nimmt schweigend ihr Mahl zu sich. Mhm. Es gibt, glaube ich, zwei Fälle, wo sie tatsächlich ein bisschen mehr ins Zentrum gerät. Einmal, wo sie mit einem hawaiianischen Stamm, glaube ich, in Kommunikation treten müssen und man dann tatsächlich so ihren indogenen Status, den sie in Indien hat, dann eben auch ausspielt und sagt, da unterhalten sich jetzt zwei Indogene aus verschiedenen Kulturen. Alles andere hätte ich auch absurd gefunden, also sie da nicht so zu benutzen als Figur. Aber ansonsten, also sie ist Damsel in Distress mehr als einmal. Sie ist Anhängsel und im Grunde genommen hat sie keine Funktion in der Serie, außer hübsch auszusehen. Und das ist meiner Meinung nach, das ist mir als Kind nicht aufgefallen, weil eine Figur, die dir als Kind nicht auffällt, die fällt dir halt einfach nicht auf. Mhm. Mir ist aber aufgefallen, wie sehr sie mir nicht aufgefallen ist. Und das ist echt ein Ding, wo ich denke, also so eine Folge hat um die 20 Minuten, wie Cyclic-Serien ja gerne mal haben. Sie hat einfach gar nichts zu tun. Also sie wird halt gerettet und den Rest der Reise, den restlichen 60 Tage, die sie noch dabei ist, tut sie bis auf ganz, ganz kleine Fälle einfach gar nichts. Nee. Und das ist unheimlich schade. Ja, sie äußert auch nicht wirklich Wünsche oder irgendwas, sonst wird alles über ihren Kopf hinweg entschieden. Es gibt diese Folge, wo sie erklärt, wie sie überhaupt in die Situation gekommen ist, als sie gerettet haben. Und da entscheiden aber dann Mr. Fogg und der Brigadier war es, glaube ich, ne? Die Antilope dann. Die Antilope, ja, genau. Genau. Männliche Antilope. was mit ihr weiter zu geschehen hat, wo man sie hinbringt, wo sie verbleibt, etc. pp. Also sie kann auch nicht irgendwie äußern, so, ja, und ich würde gerne bei ihnen bleiben, weil bei ihnen fühle ich mich sicher, weil sie mich schon gerettet hat. Immer noch aus diesem, der so im Distress-Modus heraus, aber trotz allem, sie kommt gar nicht dazu, am Stück ihre Geschichte zu erzählen, weil sie auch da immer wieder unterbrochen wird von den Männern, die irgendwas erklären. Und es ist auch so ein Stück weit so, du sagtest, glaube ich, auch am Ende kommt diese Hochzeit ne, mit den beiden und es ist einfach auch überhaupt nicht. Also es gibt keine Entwicklung, die in dieser Serie darauf hindeutet, dass zwischen den beiden, zwischen Willy Fogg und Romy, sich da eine Romanze entwickelt, weil die auch null Interaktion haben. Niemand redet mit Romy. Nee. Es sind immer die Männer, die sich unterhalten. Der Brigadier, der von hinten irgendwie unterstützend arbeitet, ist das erste Drittel der Geschichte, bis er dann eben vom asischen Kontinent nicht mehr mitkommt, sondern da gehen die ja nach Amerika auf der anderen Seite, nachdem sie durch Japan durch sind. Also weder der redet mit der noch Rigaudon noch Willy Fogg reden mit, also die reden nur miteinander. Also das ist so am ehesten noch Tico, aber da ist auch wieder eher so dieses, naja, sie ist halt eine Frau und sie kümmert sich um den Kleinsten in der Runde. Und das ist auch erst so ein bisschen so eine Haustierbeziehung, die so Tico hat. So auch der Kleine, so, wo ich denke, also man gibt dieser Figur einfach überhaupt nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung, wie das in der Geschichte ist, in dem Buch ist. Ist es da ähnlich? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht dran erinnern, was eigentlich. Also, ich erinnere mich recht gut an das Buch. Ich kann mich nicht an die Rolle von Romy erinnern. Ich kann ja nicht mal sagen, ob die überhaupt. Also, ja, es wird jemand gerettet vor diesem Flammentod. Ob die weiterhin mitkommt oder nicht, kann ich dir nicht mal mehr sagen. Ja. Das heißt, selbst wenn sie mitkommen sollte, ist sie einfach nicht so ausgearbeitet im Buch, dass sie eine Rolle wäre, die im Kopf bleibt. Die Serie hat so ein paar Eyecatcher. Und ich glaube, das sind so Dinge. Die waren für mich als Kind, glaube ich, relativ prägend. Tico bekommt irgendwann so eine kleine Sonnenuhr, die er nur ins Licht halten muss, und dann kriegt er eben durch den Einfallswinkel der Sonne die Uhrzeit angezeigt. Und das hat so einen ganz speziellen Sound. So ein sehr synthetisches, ist halt 80er-Jahre-Serie, ne? Mit so einem 80er-Jahre-synthetischen Sound. Und für die Leute, die ganz einfach gestrickt sind und nicht bis zwei zählen können, jedes Mal, wenn Transfer in einer neuen Verkleidung auftaucht und verkleidet sich als Zirkusdirektor oder als Schaffner oder als Dame mit Hut. Genau, oder alles. Der hat ein Glasauge, was im Sonnenlicht eben blitzelt. Und das wird dann auch mit einem Sound unterlegt. Und also nachdem man 3 oder 4 Folgen gesehen hat, weiß man, welche von den Figuren Transfer ist. Und man hört es A an der Stimme und B natürlich dann auch an der Funktion dieser Figur in dieser Folge. Ich find's schade, ich weiß nicht, ob Transfer in den Büchern vorkommt oder im Buch vorkommt, dass man sich hier nicht die Mühe gemacht hat, jeweils Figuren einzuführen, die Willy Fogg ärgern, sondern ihn hat mal hinterherlaufen lassen als Schurken, weil das ist natürlich A, ist es komfortabel, immer dieselbe Figur zu haben, die dann auftaucht und als Schurke agiert und ihn sich auch verkleiden zu lassen. Ansonsten müsstest du in jedem neuen Handlungsort natürlich einen neuen Charakter einführen, eine neue Motivation einführen. Warum will diese Figur jetzt verhindern, dass Willy Fogg vorkommt, weiterkommt? Es gibt Fälle, wo das vorkommt, dass Willy Fogg einfach akut ein Problem hat, weil sie sich irgendwie nicht legal verhalten haben, Gesetze gebrochen haben und dafür dann ins Gefängnis kommen oder dies und das. Und Willy Fogg muss sie dann mit seiner Verhandlungsfähigkeit dann wieder rausprügeln und so weiter und so fort. Und muss einfach Geld bezahlen, muss sie freikaufen. Das passiert auch mehr als einmal, dass sie sich einfach freikaufen. Aber du hast halt immer diesen Transfer und du weißt, okay, natürlich kommen die in die nächste Station. Selbst wenn Transfer es schafft, die mal für 5 Minuten festzuhalten und in Gefahr zu bringen, er wird wieder übertölpelt und beziehungsweise übertölpelt sich oft genug auch selber einfach. Also die müssen gar nichts machen, die anderen. Weil er sich selber einfach immer mal wieder aushebelt. Nicht ganz so oft wie die beiden Polizisten. Die ist nochmal ein Fall für sich. Aber also weiß ich nicht, ob ich das damals mit, wie alt mag ich gewesen sein? Ich hab's, 8, 9, 10, sowas. Das muss in den, ich meine, das wäre 89 oder 90 erstmal auf Tele5 gesendet worden. Da hatten wir noch kein Tele5, also ich hab's später gesehen. Keine Ahnung, aber ich kann nicht älter als 10 gewesen sein. Das ist bei euch Tele5. Bei dir auch bald, Freund. Pass mal auf. Ich kann nicht älter als 10 gewesen sein, auf keinen Fall. Muss noch relativ jung gewesen sein. Aber ich fand Transfer nicht gefährlich. Nein, der war halt immer da, man hat immer das Auge blitzen sehen. Ich glaube, das ist was Faszinierendes. Ah, guck mal, der ist das jetzt und sowas. Das fasziniert ihn als Kind. Aber ansonsten ist das halt keine Gefahr. Dix und Butch hingegen, die sind, also das ist also, wow, das sind Charaktere, die Serie echt gebraucht. Die sind so furchtbar. Also ganz schlimm. Dix ist so ein bisschen der angeblich fokussierte, intelligentere von den beiden, kann man durchaus sagen. Intelligent wäre so hochgegriffen. Das ist ein Basset-Hund, ne? Das ist ein Basset, glaube ich, genau. So Schlappohren. Und Butch ist so ein bisschen der Mucki-Handlanger-Typ. So. Also Brain and the Muscle. Ja, wobei auch Brain nicht viel ist. Muscle aber irgendwie auch nicht. Muscle auch nicht irgendwie, nee. Also auch die beiden sind dann irgendwie, weiß ich gar nicht, ob die dabei sind, als Romy gerettet werden muss, aber irgendwie so richtig. Die sind halt immer irgendwo im Hintergrund. Also das ist halt das, was ich sage. Die sind immer so 2 Schritte hinter, also auch Transfer, wenn der ein Schritt hinter den anderen ist. Dann sind Dix und Butch 2 Schritte zurück, so, ne? Das ist also. Genau. Und hat auch so, also Dix ist halt auch so verbiestert darauf versessen, dass Fogg der Dieb ist. Ob es da Gegenbeweise gibt oder nicht, regt sich immer tierisch über die Kommandanturen in den verschiedenen Ländern auf, die einfach mit dem Haftbefehl nicht um die Ecke kommen, der nicht angekommen ist. Und ansonsten kann ich nur vermuten, dass es ein Comic Relief sein sollte. Ja. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr nachvollziehen, ob das als Kind funktioniert hat bei mir. Es ist halt so ein, ich habe das, also gerade diese beiden Figuren immer auch so ein bisschen als Kritik an der britischen Regierung oder an der britischen Bürokratie gesehen, weil die ja so als Vertreter Großbritanniens da ankommen und in die Botschaften einsteigen und sagen so, ihr müsst jetzt machen, was wir sagen, wir sind Scotland Yard, und die kriegen jedes verdammte Mal, wenn die da stehen, gesagt, Interessiert uns nicht. Macht euren Scheiß alleine. Ganz genau. Und es ist eindeutig, also meiner Meinung nach regierungskritisch irgendwo zu sagen, nee, ihr habt hier einfach keine Befugnis. Ihr mögt das Empire sein, ihr mögt irgendwie das Commonwealth regieren, mhm. ne? Aber wir machen unsere, also auch der Brigadier, der mhm. gar nicht drauf anspringt, ganz zu Anfang, mhm. dann später auch in Singapur, wo dann auch der Botschafter sitzt und sagt, pff, nö, nein, genau. Die kommen selbst in den Regionen, wo sie tatsächlich Autorität hätten, kommen sie nicht weiter. Und ich habe das also wirklich regelmäßig so als, nein, hier mhm. unser Land, unsere Regeln, ihr habt hier keine Handhabe gesehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so, was in diesen Figuren drinsteckt. Es bleibt aber trotzdem eben anstrengend, wenn die mhm. immer hinterher tapsen, Winnie oh, ja. Fogg und Co. auf einem Elefanten durch den indischen Dschungel reiten und Dix und Butch eben dann dahinterher stolpern und heulen und ich will zu meiner Mami. Butch hat, glaube ich, alle fünf Folgen gesagt, ich will zu meiner Mami. Ganz, ganz übel. Also ja. Und auch wirklich anstrengend. Und dann gibt's auch so wieder Szenarien, wo die beiden dann, also vor allem Dix, derartig in Dankbarkeit verfällt, weil Willy Fox sie aus irgendeiner Einbude ja. mitgenommen hat, damit sie da nicht feststecken oder irgendwas. Nur um in der nächsten Situation Rigardon betrunken zu machen mhm. und ihm irgendwelche Informationen zu entlocken. Mhm. Also, genau. Ich habe den Eindruck, dass Willy Fogg wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie auf diesem Schiff sind, mhm. wo die dann ja gemeinsam mitfahren, gar nicht mitbekommt, dass die dabei sind. Rigaudin aber sehr wohl mhm. um die Existenz der beiden weiß, das aber auch nicht irgendwie weiter kommuniziert, weil er nicht dazu kommt. Und auch gar nicht wirklich weiß, was haben die beiden tatsächlich vor. Ich glaube, Dix und Butch sagen es auch gar nicht so direkt, dass sie Willy Fogg einsperren wollen. Nee, ne? Irgendwann erzählt Dix dem Rigaudin schon, dass er von Scotland Yard ist, aber auf so eine Art und Weise, dass Rigaudin dann sagt, naja, der gibt sich nur als Scotland Yard Polizist aus, der ist gar nicht echt. Mhm. Deswegen haut er dem am Ende irgendwann noch auf die Nase, als er sagt, so, jetzt hier, Scotland Yard, du bist verhaftet, Willy Fogg. Und Rigaudin fängt an, ihn zu verprügeln, weil ja. er sagt, nicht schon wieder dieser falsche Polizisten-Scheiß. Und das hat, also, die haben keine Funktion, also die bringen auch die Gruppe wieder mal nicht in Gefahr, sondern mhm. sind später dann, also die ab Amerika, wo die sie bringen dann, sich selber in Gefahr. Das kommt noch dazu. Aber im Grunde genommen, ab der Sekunde, wo die in Amerika sind, also die kommen ja, glaube ich, mhm. in San Francisco. Ich glaube, ja. Ja, kommt die, glaube ich, an, was dann noch ein kleines Städtchen ist, mhm. was gerade mal so vor 20 Jahren gegründet mhm. worden ist, wie Willy Fogg sagt. Ab dem sind die eigentlich für die Gruppe eher Ballast. Also weil sie dann tatsächlich dann auch mitreisen, in der Hoffnung, sobald wir in England sind, haben wir dann wieder Autorität und können sie dann festnehmen. Genau, Ballast im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie von dem einen Schiff, das landet woanders an, als sie eigentlich hin wollten. Und da kommen sie dann nur weiter, weil sie einen Ballonfahrer den Ballon abkaufen. Richtig. Und Rick, Dix und Butch hängen sich da unten dran nochmal in so einem Körbchen ja. an den Heißluftballon dran, separat an dem Seil. Also wirklich Ballast im wahrsten Sinne des Wortes, es ist nie deutlicher gezeigt worden als in der kurzen Reiseetappe, diese Daten. Und die schleifen dann auch quasi so ein bisschen übers Gebirge drüber, so über die Bergspitzen, weil sie zu schwer sind und alles. Die Serie hat schon echt witzige Szenen und die Figuren sind alle sympathisch. Mhm. Es ist dafür, dass die Serie, glaube ich, aus 82, relativ früh in den 80ern mhm. produziert worden, auch echt sauber animiert. Das mhm. hat eine japanische Produktion. Ne? Ja. Also wenn man 80er Jahre Anime gewohnt ist, dann wird einem das gefallen, definitiv. Ja. Und die Figuren sind klassisch. Also das, wir haben die Serie bei Amazon geguckt, mhm. Wo es die beiden Staffeln ja gibt. Und ich hatte dieses warmherzige Gefühl, weil ich mag Willy Fogg. Ja. Das ist so ein herzlicher, wundertoller Typ. Ja. Und auch Rigaudin und Tico sind sympathisch. Und Tico da so mhm. ein bisschen. Tico ist aber Spanier. Mhm. Genau. Zirkusartist aus Spanien. Sehr sympathisch, knuddelige Typen alle. Ja. Ne? Und die Serie hat auch wirklich Stärken. Und es ist zum Teil auch kulturell sehr divers, wenn man sich so. Oder wenn man über die zum Teil sehr rassistische Stereotypen, Akzente und Sprechweisen der ausländischen mhm. Figuren, dann, wenn man darüber hinwegsehen kann, wenn er das stört, kann man es nicht gucken. Das ist wirklich mhm. schlimm. Es ist zum Teil wirklich daneben. Aber damit wird eben versucht zu erklären, okay, das ist eine Figur aus einem anderen Land und ja. Da kommt so ein bisschen Lokalkolorit so ein bisschen mit. Es ist eine wundertolle Serie. Ich mag sie wirklich sehr. Und ja, sie übernimmt halt eben auch den Fehler, den Jules Verne schon gemacht hat. Diese Auflösung am Ende. Ja, wir haben ja einen Tag gewonnen, dadurch, dass wieder Sonne... ist Quatsch. Ja, hat nicht funktioniert, aber egal. Es geht am Ende trotzdem alles gut aus für Willy Fogg. Die ist wirklich schön. Ich mochte auch, also wie gesagt, ich finde den Titelsong total schön. Da waren sie ein bisschen lazy, weil der ganz oft an Stellen gespielt wird, wo man ganz klar sieht, die tanzen und singen was völlig anderes, ja. aber es läuft der Titelsong drüber. Es gibt also in den ersten zwei Dritteln gibt es so zwei Songs, die mhm. immer wieder laufen. Der Titelsong in 80% der Fällen, dann das Thema, mhm. also einfach nur als genau. Instrumentalstück, das ist ein bisschen die Hintergrundmusik. Und dann gibt es noch einen zweiten Song, den ich glaube Rigaudin und Tico auch in der ersten Folge schon singen. Ich glaube, der wiederholt sich auch. Und erst als sie in Amerika kommen, kommt dieser Amerika-Song dazu genau. mit den Gitarren-Dingen. Aber das war es von der musikalischen Untermalung. Das ist ein bisschen dünn. Ein bisschen dünn. Und es ist ganz klar zu sehen, dass es im spanischen Original, also dass die Mundbewegungen der Figuren passt auf den spanischen Titelsong. Ja, das haben wir überprüft. Das habe ich auch gedacht. Also ich hab dir das Intro angeguckt und das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Moment, das stimmt, passt einfach nicht mit den Lippen zusammen. Mhm. Habe ich gesagt, ach, ist doch eine japanische Koproduktion. Habe das japanische Intro geguckt. Passt auch nicht. Passt auch nicht. Habe ich gesagt, spanische Koproduktion. Spanische Intro geguckt, genau. Passt exakt. Genau, und diese spanischen Sachen, die sind halt leider nicht übertragen worden. Ich hätte die gerne gehört. Ja. Wir haben uns irgendwann auf Spanisch an, egal. Nee. Und das Einzige, was bei der Animation manchmal nicht klappt, ist, die Figuren starren oft so ins Leere aneinander vorbei, während eine andere Figur redet. Aber das ist halt günstig animiert. Also ist halt auch eine Kinderserie, da geht's jetzt nicht hin und das ist aussehen wie Akira. Also von daher, das geht schon in Ordnung. Noch zwei Worte zur zweiten Staffel. Anna Sagnussem. Das waren meine zwei Worte. Nein. Also Martha, die zweite Staffel ist nochmal 26 Folgen, sodass man also auf eine ganze Jahresstaffel nach dem japanischen Prinzip kommt, was hier nicht greift, weil die zweite Staffel ist keine japanische Produktion mehr. Was ich schade finde, und das sieht man vor allem an der Animationsqualität, die also wirklich extrem nachlässt. Mhm. Es ist wesentlich kräftiger koloriert, also ich mochte die Koloration der ersten Serie sehr, sehr gerne. Sind mit sehr gedeckten und trotzdem lebendigen Farben. Ja, und besser aufeinander abgestimmt auch insgesamt, ja. Und die zweite Staffel ist einfach derartig knallbunt und aber dann auch so holprig animiert, ist eben in Taiwan animiert worden. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Taiwan Republic of China heißt, aber naja, gut. Muss mir mal jemand erklären, der sich mit Geschichte auskennt. Mhm. Ist eben dann eben in Taiwan produziert worden und die sind da wohl noch ein bisschen nachlässiger in der Produktion geworden. Wir haben es, glaube ich, so nach 7 oder 8 Folgen ausgemacht. Weil es auch tatsächlich nur noch konstruiert ist, also weitere Jules Verne-Geschichten, Reise zum Mittelpunkt der Welt und 20.000 Meilen unter dem Meer haben sie, glaube ich, hier dann verbaut und haben aber Willy Fogg in die Hauptrolle gesteckt, obwohl, ich glaube, dieser Maulwurf-Typ, dieser Lindström oder so, wie der heißt, ist eigentlich die Hauptfigur in der Reise zum Mittelpunkt der Welt. Genau. Und ja, diesen Arne Sagnussem gibt's auch bei Jules Verne, da kommt der her, hat eigentlich den Namen gerade nicht parat, auf den er sich bezieht. Aber dieser Arne Sagnussem selber ist eben eine echte Figur, aber der Name ist halt allein schon so lustig. Ja, und die wird vor allem ständig benutzt. Die Figuren reden miteinander und im Dialog sagt jede Figur immer wieder zur anderen Figur Arne Sagnussem. Arne Sagnussem. Arne Sagnussem. Das Tagebuch von Arne Sagnussem. Die Erkenntnisse von Arne Sagnussem. Arne Sagnussem. Genau. Und es ist also, Romy kommt am Anfang mit, geht dann aber wieder zurück. Ja, die vergessen die Fahrkarten. Ja, Romy findet die Fahrkarten, kauft sich und Tico auch noch welche, weil die beiden eigentlich zu Hause bleiben sollten, weil viel zu gefährlich. Ja. Und bleiben dann, weil sie fahren nach Island, um dadurch einen Vulkan einzusteigen in den Mittelpunkt der Erde. Das war sind gar nicht mehr gekommen. Genau. Waren, glaube ich, noch am Rande von dem Vulkan. Waren, Und Romy und Tico bleiben aber in Reykjavik zurück, weil es natürlich viel zu gefährlich ist, mitzukommen. Und es wurde immer schlimmer. Ja, war nicht mehr gut. Und Transfer ist wieder mit dabei. Dix und Butch glaube ich nicht mehr. Nee. Die sieht man auch nicht mehr. Es ist wieder eine Wette. Genau. Also da wird auch dieser 80 Tage Dingensens wieder so ein bisschen drüber gestülpt. Diesmal Willy Fogg das aber in 70 Tagen schaffen. Ja. Was also überhaupt nicht aus der Geschichte stammt. Für Sie, Captain, schaffe ich es in 60. Genau. In 2 Wochen. Genau so. Es ist echt der Wahnsinn. Also das macht auch nicht mehr so viel Spaß und ich hatte auch nicht mehr genügend Durchhaltevermögen zu sagen, wir gucken das jetzt noch ganz bis zum Ende. Wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich gesagt, komm, ich guck's alleine da zu Ende, aber da das so ein gemeinsames Guckprojekt von uns beiden gewesen ist, auch mit dem Ziel, das hier im Podcast zu besprechen, habe ich gesagt, nee, das ist es auf keinen Fall wert. Und die erste Staffel absolut, meiner Meinung nach, also auch für Leute, die Serie aus der Kindheit nicht kennen, guck da wirklich mal rein. Das ist eine wunderschöne Serie. Man nimmt da auch viel aus dem Jules Verne-Buch mit. Mhm. Ich habe auch lange nicht verstanden, was an Jules Verne... Jules Verne ist ja so ein Science-Fiction-Autor gewesen. Genau. Also der hat eben die Sachen genommen, die im 19. Jahrhundert nicht möglich gewesen sind. Ja. Man hat sie dann so ein bisschen beschrieben, auch die Reise zum Mond dann. Genau, hat er mit dem Heißluftballon gemacht. All das. Und ja, lange nicht verstanden, warum Jules Verne so eine Geschichte geschrieben hat. Aber es hat halt Zeiten gegeben, da war 80 Tage um die Welt halt auch Science Fiction. Ja. Ne? Und da war das eben nicht so möglich. Und es ist schon eine Huldigung auf das moderne Transportsystem mit Schiffen, mit der Eisenbahn, mit Kutsche, mit Autos gab es damals noch nicht in dem Maße oder in der Entwicklungsstufe. Mhm. Aber in der Geschichte wird halt auch immer wieder erwähnt, wie neu die Eisenbahn da noch ist. Genau. Und dass die sich alle noch nicht so wirklich hundertprozentig sicher sind, was eine gute Sache ist oder nicht. Ja. Ne? Genau. Das fand ich wirklich faszinierend. Und ich kannte Als Kind habe ich sehr die Verfilmung mit Pierce Brosnan gefeiert. Die gibt's auf DVD, glaube ich, im Fernsehen Dreiteiler, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Verfilmung mit Jackie Chan nicht zu gucken. Es gibt keine Verfilmung mit Jackie Chan. Es gibt keine Verfilmung mit Jackie Chan. Es gibt keine. Es ist furchtbar. Ist das Jude Law, der, glaube ich, dann Phileas Fogg spielt? Ich glaube schon. Genau. Ist kein guter Film. Also, der hat auch keinen Spaß gemacht. Nee. Das ist so ein bisschen wie die Pinocchio-Version von Roberto Benigni. Das hatten wir auch schon mal hier. Ja. Also, das ist so auf einem Level von schrecklich. Ungefähr. Also, habt Amazon, guckt da mal rein. Es gibt die Serie bei YouTube. Die Produktionsstudio hat die Serie gerade aktuell noch am Laufen. Da kommt, glaube ich, einmal die Woche eine neue Folge. Die sind gerade schon in der Mitte der zweiten Staffel. Mhm. Ich verlinke euch die Playliste in die Shownotes. Das ist offiziell legal. Ihr könnt ja die erste Staffel schon komplett, und an der zweiten sind sie gerade dabei, die zu veröffentlichen. Könnt ihr Willy Fork kostenlos legal bei YouTube gucken. Man kann die bei YouTube auch kaufen. Also YouTube geht ja auch gerade hin, kommerziell Serien und Filme anzubieten. Da kann man die auch kaufen, aber BRB oder BRB, diese spanische Produktionsfirma, gibt die Serie gerade auch kostenlos raus. Finde ich eine gute Sache. Also ist total legal. Wir verlinken euch hier keinen Piratenquatsch. Guckt da wenigstens mal rein für zwei Folgen. Ich liebe diese Serie. Ich habe das richtig genossen, die zu gucken, mit den Macken, die sie halt hat. Und ich denke, es ist, wenn man Sachen kritisch betrachten kann, ist es auch nicht verboten, sie trotz alledem gut zu finden. Also man muss halt immer mit einem wachen, kritischen Auge auf Dinge drauf gucken und nicht einfach nur alles stumpf akzeptieren. Nee, also ich würde sie auch nicht mehr ungefiltert Kindern zeigen, so, sondern würde, wenn ich sie ihnen zeige, sagen, hier, böses Klischee ist gar nicht so, ist übertrieben, bla bla bla. Gerade eben bei den Indogenen, also auch, wie Indianer, also Native Americans hier eben da dargestellt werden. Nee. Jetzt spucken wir alle in den Dingens hier rein. Genau. Aber ansonsten wirklich sehenswert. Immer noch. Fantastisch. So, und stürzt, glaube ich, gerade der Computer ab? Nee, alles klar. Also kurz so ein Herzstillstand gehabt. Mhm. Bevor das hier tatsächlich gleich passiert, gehen wir zu unseren letzten beiden Themen. Announcing the first Animal Winter Games. It's the delightful cartoon spoof The Animal Olympics, featuring animals as newscasters and athletes and the voice of Gilda Radner. Next, Michael Landon hosts the greatest show on earth with clowns, wild animals, dazzling trapeze acts, and more on the all-new highlights of Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus. Then see a 5-ton elephant disappear before your eyes. Join Siegfried and Roy, superstars of magic, with guests Lonnie Anderson, Lola Falana, and Eddie Albert. Three great specials. Sind ja gerade noch, sind die schon zu Ende, oder bin ich schon? Morgen ist der letzte Tag. Heute 25. Februar ist der letzte Tag. Und da haben wir uns gedacht, wir machen nochmal so ein richtiges Sportprogramm für Nerds. Also auf dem Bett sitzen und Fernsehen gucken. Ja, aber gutes Fernsehen. Gutes Fernsehen. Wir haben heute Morgen noch, weil ich dachte, das passt thematisch ganz gut, einen Zeichentrickfilm aus den späten 70ern, 80ern. Mhm. Heute ist es sehr altlastig, hätte ich fast gesagt, was Fernsehen angeht, geguckt. Nämlich die Animal Olympics. Ein Zeichentrickfilm, den ich aus meiner Kindheit kenne, den ich unfassbar liebe. Ja. Olympische Sommer- und Winterspiele in einem, nachgestellt von anthropomorphen Tieren. Mhm. Manchmal ein bisschen zu anthropomorph, reden wir gleich nochmal drüber. Und ob das wirklich ein Kinderfilm ist auch. aber ich liebe diesen Film seit meiner Kindheit und habe den jahrelang immer so im Hinterkopf gehabt, das weiß ich noch. Und das ist der wirklich, hat sie dir wirklich gegeben und dies und das und was ist das für ein Film? Und hab dann angefangen zu recherchieren und so, oh, den gibt's ja wirklich. Und guckte dann eines Tages bei uns in Rheine, damals noch, wo ich früher gewohnt habe, in die Bücherei, und da lag der dann bei den Kinder-DVDs und natürlich ausgeliehen und geliebt. Und ich hatte, da haben wir heute auch reingeguckt, eine Sache damit immer so ein bisschen verwechselt, weil es sich auch zueinander hineinmischt, die Zoo-Olympics mit verwechselt, weil das gibt's noch so als Kurzanimationsformat von Anfang der 90er Jahre, wo auch eine Olympische Spiele gewesen sein muss, wo dann, ich weiß gar nicht, wer das produziert hat, glaube ich, eine britische Produktion, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, gibt's aber auch auf Deutsch synchronisiert, immer so 2-Minuten-Filmchen, immer so eine Disziplin mit Tieren gezeigt worden sind, mit Rita Raupe, die eigentlich eine Schlange ist, gesprochen von Elke Heidenreich. Mhm. Wunderbar, kann man sich auf YouTube zusammenklicken. Ich glaube, anderswo gibt's das gar nicht mehr. Und die beiden Sachen habe ich immer so ein bisschen ineinander geworfen. Aber ich glaube auch, dass die Animal Olympics eine Inspirationsquelle gewesen sind für die Zoo Olympics. Ja. Weil die Konzepte sind einfach derartig identisch. Das ist, Ich glaube, die Zoo Olympics nochmal ein bisschen mehr auf Slapstick ausgerichtet. Wohingegen bei den Animal Olympics nochmal wieder ein bisschen stärker auch so dieses ganze Sport- und Olympiawesen kritisiert und verulgt wird. Ja, genau. Ja. Ich kriege das nicht mehr so ganz auf die Reihe, wie dieser Produktions... Prozess gewesen ist. Ich glaube, dass die Serie damals im Fernsehen, also halt auch eine Serie werden sollen, laufen sollte, und zwar immer zwischen den Sportbeiträgen. Blöderweise haben die USA damals, ich glaube, die Spiele in Russland boykottiert. Gab es da nicht irgendwie sowas? Ja, irgendwas war da. Ich weiß es nicht mehr im Detail. Es war auch lange vor meiner Geburt, glaube ich, aber... Also nicht allzu lange. Also auf jeden Fall kurz vorher. Und dementsprechend konnten diese Clips nicht ausgestrahlt werden, weil es gab keine Olympia-Übertragung. Die haben das einfach nicht ausgestrahlt. Und das führte eben dazu, dass diese ganzen Clips so ein bisschen hinten angestellt worden sind und dann zusammen mit Clips, die man schon für die Winter-Olympia, ich glaube, die waren tatsächlich zuerst produziert, hat dann eben zu diesem Film zusammengebaut. Nee, zu dem Zeitpunkt gab es noch keine separaten Winter-Olympics. Ach so. Lange Zeit wurden sowohl Winter- als auch Sommersportarten gemeinsam alle 4 Jahre ausgetragen. Und dann ist man aber, ich meine, entweder Mitte oder Ende der 80er hin zu 1990 hingegangen. Da gab es dann quasi Winter-Olympiakämpfe im Zweijahresabstand einmalig, weil man dann das verschoben hat. Da hat man gesagt, okay. Einmal alle 4 Jahre machen wir Sommer-Olympia und im Zweijahresabstand Rhythmus dazu versetzt die Winterolympiade. Ja. Deswegen haben wir heutzutage alle 2 Jahre Olympiaden, einmal Winter, einmal Sommer. Aber ganz lange war das eben nicht getrennt, sondern dann gab es wirklich eine Olympiade, alle Sportarten, die damals olympisch waren. Gut zu wissen, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Haben wir unseren Bildungsauftrag erfüllt. Ja. Finde ich gut. Das erklärt natürlich dann, warum es dann eben beide Zeiträume dann eben in diesem Film dann auch verbaut gibt. Die Figuren sind den Nationalitäten so ein bisschen nachempfunden, ist sehr stereotyp. Also die Deutschen sind so Hunde, so Dackel, hätte ich fast gesagt. Da wird schon sehr drauf geachtet. Es gibt auch den Ralf Wuffner. Ja. Wuffner, und es gibt noch einen Wiener. Wiener, genau. Das Fußballteam ist, das sind, glaube ich, dann so lange Dackel und der eine Skiläufer eben auch, der dann irgendwann verschwindet. und es gibt so zwei... überspannende Handlungsbögen, einmal zwei MarathonläuferInnen, einmal Kit Mambo, eine afrikanische Läuferin, ich glaube Kenia, wird glaube ich irgendwie so erwähnt, aber es wird immer behauptet, sie käme aus Afrika, ich meine, sie käme aus Kenia. Es sind glaube ich gar keine einzelnen Länder, sondern es ist also Eurasia, Asia, North America, South America und Africa. Genau, das sind so Staatenbünde, die dann tatsächlich da auftreten, aber die Deutschen kann man erklären, die Kanadier, die dann da sind, sind so große Bären. Da wird dann schon drauf geachtet, dass man das schön stereotyp hält, um dann eben auch bestimmte Erklärungen gar nicht machen zu müssen. Das war manchmal ein bisschen drüber, ein bisschen sehr. Ich finde es aber so als Darstellung schon ganz passend, weil du musst dann, das soll ja auch so ein bisschen eine Karikatur dessen sein, was bei diesen auch und dann so die Zwistigkeiten zwischen den Ländern, Konkurrenzverhalten dann auch da stattfindet. Und es sind natürlich auch Shortcuts, die dann da, so erzählerische Shortcuts, die dann da benutzt werden. Das ist also zwei MarathonläuferInnen, einmal Kit Mambo und René Fromage, der Franzose. Kit Mambo ist eine Löwin und René Fromage eine Bergziege, hätte ich jetzt gesagt. Bergziege oder Steinbock. Steinbock, irgendwas in der Richtung. Und die laufen, sind halt die größten Konkurrenten in einem 14-tägigen Marathon, 2000 Kilometer um die Insel rum, wie sie da sind. Ja. Und immer wieder, es ist wie eine Fernsehübertragung gestaltet, der Film. Man sieht also immer zwischendurch den von Billy Crystal gesprochenen Anchor Turtle, wie er, glaube ich, genannt wird. Turtle heißt er. Ist nur das Bein, ich muss mich mal irgendwann das hinlegen. Schmerzen. Der immer dann auch berichtet und die hat zwei Moderatorinnen, einmal die Warbler, Amanda Warbler ist sie, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher, wie der Vorname war. Eine Straußendame mit langen, schlanken Beinen und eine Pudeldame, wo ich den Namen gerade komplett vergessen habe. Ja. Mit einem großen Busen. Ja. Deswegen ich jetzt die Frage stelle, ob das wirklich ein Kinderfilm ist oder nicht. Das ist eben so die das Framing und die zweite Geschichte ist eben, wo ist dieser Wuffner hin? Oder Klaus Wuffner, wie hieß der denn nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr. Willi, Klaus. Irgendwie sowas. Franz, irgendwas. Und der hebt dann irgendwann mal bei irgendeiner Disziplin, verschwindet der irgendwo im Schnee und ist nicht mehr aufzufinden und klettert irgendwie durch die Berge und landet dann bei Dokrala, Shangri-La, praktisch ja. Im Paradies. Ja. Genau. Und zwischendurch hat man also wirklich alle möglichen olympischen Disziplinen, also wirklich von Fußball bis Eishockey bis Eiskunstlauf gibt es, glaube ich, zwei oder drei, aber Paarlauf und dann auch die Einzelläufe, Bodentouren, Leichtathletik, alles Mögliche. Geräteturnen, ja. Hier dieser Uneven Parallel Barren. Genau. Stufenbahn bei uns. Stufenbahn genau. Bei uns. Das Pferd, was dann aber tatsächlich das Pferd ist, ein richtig echtes Pferd. Das Pferd was dann dran steht, als dieses dicke Nilpferd da drauf läuft. Da sind sehr viele schöne, witzige Sachen drin, dann, ja. Dann auch so, was ich ganz schön finde, ist so, dass das Ganze eben auch aufgebaut ist wie eine Sportübertragung, eben auch mit so Porträtfilmchen über die SportlerInnen selber. Also wo man gesagt hat, ja, sie kommt daher, er kommt daher, hat das gemacht, bla bla bla bla. Kurze Interviews dazwischen. Wo dann aber auch die ReporterInnen dann sich auch über die Leute total lustig machen, dann die auch wieder niedermachen, du hast verloren, du kannst gar nichts, du bist lächerlich, oder die halt so ein bisschen auf die Schippe nehmen oder selber so ein bisschen auf die Schippe genommen werden. Oder dann auch ganz platt so Werbespots dann von den Leuten gemacht werden, so Cornflakes oder sowas. Das ist richtig großartig. Ja. Also diese gleiche Dynamik, wie sie dann eben auch im echten, in der echten Sportübertragung, vor allem in Amerika, in der Sportübertragung, das geht in Deutschland schon seit ein paar Jahren auch in die ähnliche Richtung. Und das nicht erst seit Manuel Neuer mit seiner Coca-Cola-Werbung, schon ein bisschen länger schon. Was ich eher schade finde, dass das SportlerInnen so benutzt werden. Keine Ahnung. Müssen halt auch Geld verdienen. Und tatsächlich sind viele Sportarten, die jetzt nicht Fußball sind, verhältnismäßig schlecht bezahlt. Also die sind ja, also ich weiß es vom Biathlon, was ich viel geguckt habe, das sind häufig Berufssoldaten, die eben diesen Soldatensold kriegen und als Sportsoldaten sozusagen dann eben antreten. Aber die haben kein besonders hohes Gehalt, also nicht diese Millionen, die Fußballer abstauben. Und ich betone hier auch Fußballer, weil ich glaube, Fußballerinnen, selbst im Profisport, werden nicht so gut bezahlt. Nein. Gruß an den Pay Gap. und viele Sportarten sind tatsächlich verhältnismäßig schlecht bezahlt, weshalb gerade die Sportler auch bei Events wie Olympia oder sowas sich wahnsinnig anstrengen müssen, weil es dafür Prämien gibt, die sich richtig lohnen. Ja, okay. Für Goldmedaillen oder Silbermedaillen oder Bronzemedaillen, ja. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache und das wird natürlich in diesem Film auch angesprochen. Da sind natürlich richtige Stars dabei, wo Werbeverträge dann anstehen und dies und das. Und ich glaube, als dann irgendwann diese Marathonläufer die beiden dann irgendwann gemeinsam machen, also verlieben sich dann während des Laufens ineinander, ärgert sich dann eben der Trainer von der Kid Mambo, dass er das ganze Merchandise nicht mehr los wird. Ist also schon dann auch so wird zum Teil sehr cineastisch aufgezogen natürlich, ne, weil es halt am Ende des Tages trotzdem, dass mal als einzelne Clips geplant gewesen ist, dann doch sehr cineastisch, so dieses Fechtturnier, was da zwischen so einem dicken französischen, was für Franzose, ich weiß es gar nicht. Ein Brite, Count irgendwas. Ja, so einem Rhinoceros und einem Flughörnchen, glaube ich, irgendwie ausgetragen wird. Wo sich das Rhinoceros dann eben die Goldmedaille holt und dann oben aus dem Dach dann so eine Falkin von unten runterspringt und ihn nochmal so ein bisschen herausfordert und dann ihm auch so wie in so einem Mantel- und Degenfilm so die Goldmedaille so runternimmt. Yeah. Das ist der Wahnsinn. So schön. Das ist so richtig cool. Das sind tolle Sachen dabei. Wirklich tolle Sachen. Der Film ist von dem gleichen Special Effects Team, die auch die Special Effects gemacht haben für Tron. Was man vor allem an diesen Zwischenlogos sehen kann, wenn alles blitzt und Gold schimmert und dies und das. Und die haben früher auch Logos gemacht, also auch dieses erste Logo, dieses von dem Studio, siehst du ja diesen Typen, der diese Leuchtscheibe schmeißt, wie in Tron. Und die haben eben, ich glaube, das lief damals sogar noch zusammen mit ähnlichen Leuten, die später Pixar gegründet haben. Also dieser Film und also Leute dahinter und Pixar haben die gleichen Entstehungswurzeln, was ich ganz interessant finde. Und Brad Bird, der, glaube ich, jetzt demnächst mal den zweiten Incredibles-Film ins Kino bringt, hat an dem Film auch mitgearbeitet. Also hat er sehr viele, sehr coole Leute an diesem Film, die hier eben mitgearbeitet haben. Und Das merkst du an den Animationen, die nehmen die Animationssequenzen, die in dem Film drin sind, und können die wirkungsvoll als Zeitlupe einsetzen, weil genügend Frames da sind. Du glaubst, dass es eine Zeitlupe ist. Weil Zeitlupen in den 80ern sahen auch noch nicht so aus wie heute. Die sind nicht mit 12 Millionen Frames gedreht worden. Klar, gab es damals auch schon Zeitlupenkameras, aber die sind nicht in dem Maße eingesetzt worden. Eine Zeitlupe sah damals auch eher abgehackt aus. Und das funktioniert hier. Die nehmen die gleichen Sequenzen, spielen die langsamer ab, und es ist eine Zeitlupe in der Wiederholung. Das hat mich echt sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass der Film, trotzdem er nicht aussieht wie ein Disney-Film, sondern eher so auf dem Stand von so einer Hanna-Barbera, ja, vielleicht Warner Bros. Cartoon-Serie ist. Ne? Also dafür, man merkt halt, dass es ursprünglich eine TV-Produktion gewesen ist. Es sieht trotzdem echt gut aus, und die Figuren sind witzig gestaltet, sehr liebevoll, haben alle so ihre eigenen kleinen Sprechfehler. Also die Warbler sagt nicht L, sondern für jedes L macht sie ein W, das, was ich ganz schön finde. Und auch schön, wie die manchmal ad absurdum geführt werden, auch die Figuren durch die Tiere, die man auswählt dafür. Also es gibt diesen Pinguin, der Quakimoto, der Kampfkunst macht, also mit dem Kopf irgendwelche Betonblöcke zerschmettert und alles. Das ist so niedlich. Du siehst halt auch schon aus seinem Leben, und da siehst du so eine japanische U-Bahn-Station, überall Pinguine. Das ist so schön. Und der Kommentar dazu, und der stach schon damals aus der Masse raus, und du siehst ihn einfach nicht. Das ist so schön. Das sind natürlich dann auch Karikaturen der jeweiligen Länder, und das gehört für mich auch irgendwie dazu, wenn du halt Olympia auf die Schippe nehmen möchtest, dann musst du auch auf die Nationen eingehen, dann musst du Stereotypen ausarbeiten. Das ist nicht böse gemeint, ist ein bisschen cringe-worthy manchmal, wo du so denkst, so wird man, also den Film würdest du heute nicht mehr ins Kino kriegen. Nee, definitiv nicht. Nee. Weil da schon so ein paar Spitzen drin sind, die man heute nicht mehr macht, also definitiv nicht. Nee, genau. Aber wie gesagt, wenn man das kritisch beäugelt und dann auch hinterfragt, geht das schon in Ordnung, würde ich sagen. Also man sollte sich dessen bewusst sein, was man dann heute nicht mehr tun könnte und sollte, glaube ich. Und da gehören so bestimmte Nationalitäten, Stereotypen definitiv dazu. Wobei man hätte auch hingehen können, hätte den japanischen Leichtathleten, Bodenturner noch stärkere Schlitzaugen geben können oder ihn gleich irgendwie zu einem gelben Männchen machen oder sowas. Das wäre dann noch schlimmer gewesen. Ja. Ihn zu einem Karate-kämpfenden Pinguin zu machen, geht in Ordnung. Zumal er dann ja auch den Typen, der ihm die Goldmedaille umhängt, ausnockt. Beim Verbeugen des Bruch. Genau. Das ist auch wirklich vom Timing her wirklich super. Wir kommen gleich nochmal zu einem anderen Trickserien-Dingsy, wo es meiner Meinung nach ein bisschen besser gelungen ist. Aber die Sportarten werden auch gut übertrieben zwar, aber gut dargestellt. Also ich glaube, das Einzige, was extrem unrealistisch ist, ist dieses Bobfahren, wo auch ein Looping gefahren wird. Ja, herrlich. Wobei sehr schön auch dieser Bob war mit den Vögeln, die einfach eine Seitenrolle machen und dann, also ne, oben in Löcher rein, erst so rausploppen, die Köpfe nacheinander und dann loswollen, und dann rollt er einmal auf die Seite und dann sind auf der Unterseite von dem Baumstamm auch wieder Löcher und dann ploppen sie da wieder raus. Du verwechselst gerade die Google-Doodles. Wir haben nämlich, stimmt. Bevor wir nämlich Animal Olympics, das war die Inspiration, warum wir den Film heute überhaupt geguckt haben, wir haben nämlich die Google-Doodles durchgeguckt, die auch so kleine Tieranimationen sind. Und da kam das mit dem Bobfahren mit den Vögelchen her. Die könnt ihr euch mal angucken. Vielleicht hat Google die noch irgendwo unter dem Link gesammelt. Ich suche das nochmal raus. Könnt ihr auch in den Shownotes gucken. Das sind so kleine Flash-Animationen. Ja. Also ich schätze, morgen wird auch, also heute bei der Ausstrahlung wird auch nochmal eins laufen, weil es ja noch ein olympischer Tag ist. Genau. Und von da kommt man ja gut auf die anderen alle immer zu dem gleichen. Ich glaube schon, ich verlinke das auf jeden Fall, weil ich den Link dazu direkt finde. Das sind auch, glaube ich, 14 Stück immer. Das sind über die 14 Tage liefen die jetzt über die Olympia. Sind auch sehr witzige dabei. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich fand den Film extrem kurzweilig, weil er eben auch so episodenhaft gestellt ist. Es ist immer so ein kurzer Beitrag und dann geht's zum nächsten, die nächste Sportart. Und wie gesagt, nur der Marathon, der halt eben über die kompletten 14 Tage geht und einmal über die rund um die Insel. Und wir sind jetzt bei der 2000-Kilometer-Marke. Laufen immer noch. Und eben diese Wurst-Wurst-Wufner, das sind die einzigen beiden Framing-Sequences, die so ein bisschen die Rahmenhandlung eben darstellen. Ansonsten sind das alle zwei Minuten neue Sportart und neue Figuren. Klar, einige von den SportlerInnen machen auch mehrere Disziplinen. Also dieser eine Otter, der schwimmt und springt. Es gibt ja auch diese Zehnkämpfer bei Olympia und Ähnliches. Und da ist auch so ein Krokodil dabei, das als Zehnkämpfer antritt. Manche Sachen werden nur kurz angerissen, ein paar Sekunden eben gezeigt. So, ich habe schon den Eindruck, als wird da ein sehr buntes Bild eben auch geschaffen über die die Disziplin, die eben dann im in Olympischen Spielen, nicht in der Olympiade, die Olympiade sind ja die 4 Jahre dazwischen, das muss man ja dazu sagen, sondern in Olympischen Spielen dann eben auch gezeigt werden, die da auch stattfinden. Und da wird jeder, der oder die dann eben da Spaß dran hat an Olympia und all dem Ganzen, was dazugehört, dann auch was finden, was ihm in diesem Film gefällt. Ja. Den Film gibt's auf DVD. Es gab so eine Sequenz, hätte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, wo dann der Schwimmer dann, der ist glaube ich Amerikaner, ne? Dieser Otter, ich bin mir gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher. Meinst du den Turmspringer? Der auch Turmspringer ist, ja. Ja. Nach dem Motto, wenn er springt und schwimmt, dann ist er in seiner eigenen Welt und dann kommt so ein Yellow Submarine-Ding, ne? Also, wo ich auch gedacht habe. Das ist bestimmt eine frühe Kritik am Doping gewesen. Vielleicht. große Empfehlung. Ja. Und das Ding ist halt, wo ich sage, vielleicht ist es nicht nur für Erwachsene, es hat auch so ein bisschen so eine Gesellschaftskritik, die da drin ist. Auch so ein Tongue-in-Cheek Humor, gerade wenn die Figuren dann große Brüste haben, die hin und her wackeln, wo dann gerade die weiblichen Figuren sehr sexy dargestellt werden. Und auch so in der Aussprache, die Figuren sind zumindest in der US-Fassung, die wir jetzt heute geguckt haben. Ich habe den Film, glaube ich, als Kind natürlich nur auf Deutsch gesehen, aber seitdem ich ihn wieder entdeckt habe, nur noch auf Englisch. Die unterhalten sich schon ziemlich derb. Ja. Ansonsten so von der Cartoon-Gewalt ist es ungefähr so wie so ein Goofy-Sport-Cartoon. Ja. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen Locker-Room-Talk, aber... Nein. Nein. Ich bin ja nicht böse, deswegen sage ich sowas nicht. Böse. Wir bleiben beim Wintersport. Ja. Wir bleiben beim Wintersport. Ja. Wir haben, ich glaube, anfänglich zu meiner neuen Anime-Obsession, die sich hier auch noch ein bisschen weiter ausweiten wird auf diesem Kanal, wahrscheinlich den Anime der letzten 5 Jahre oder sowas, den man also auch außerhalb von Anime und sowas gesehen haben sollte, meiner Meinung nach geguckt. Yuri on Ice. So schön, so schön. Was ich nicht wusste, ich habe mir noch nie drüber geredet, weil warum sollte ich mit dir über Sport reden? Ich interessiere mich nicht, wie Sport ist. Ja. Du bist komplett die Eiskunstlauf-Nerdin. Ich liebe Eiskunstlaufen. Das ist ja furchtbar. Ja. Erzähl. Ich erzähle. Also ihr wisst alle mittlerweile, dass ich Kathi heiße. Ich bin nicht benannt nach Kathi Witt, die ja unsere DDR-Eiskunstlauf-Queen ist, mehr oder weniger. Wobei ich es mir fast wünschen würde, aber da war sie einfach, also als ich auf die Welt kam, war sie noch nicht derartig erfolgreich, dass man mich nach ihr hätte benennen können, wollen, sollen, müssen, wie auch immer. Ich liebe Eiskunstlauf. Ich gucke das, seit ich sehr, sehr klein bin. Als ich so, weiß ich nicht, 5 war oder so, 88 müsste das gewesen sein, habe ich die ersten Olympischen Spiele mitgeguckt, auch mit Eiskunstlaufen, wo auch Kathi Witt angetreten ist zu Carmen. Das ist eine der prägendsten Erinnerungen. Und wir haben das bei meinen Großeltern geguckt, bei Farbfernseher, das DDR-Kind halt, ne? Ich glaube, es war schon Farbfernseher. Und bei meinen Großeltern war vor der Schrankwand, in der Fernseher stand, so ein, weiß ich nicht, wie breit der war, vielleicht einen halben Meter, vielleicht einen Meter Streifen, glatt gewienertes Parkett, alles andere war Teppichboden. Und auf diesem Parkett bin ich immer zu der Musik aus dem Fernseher, wenn Eiskunstlaufen war, hin und her geschlittert und habe auch so getan, als wäre ich Eiskunstläuferin. Und just bei Kathi Witts Vorstellung von Carmen, da ist die Schlusspose, die sie hat, dass sie auf dem Eis liegt, weil Carmen, das Musikstück mit Todesfall und allem drum und dran, ne, logische Konsequenz, ich bin kurz vorher ausgerutscht und lag halt auch da. nicht ganz so absichtlich wie Kathi Witt, aber na gut, ich war ja auch erst 5. Ich liebe Eiskunstlaufen. Ich fand das immer total schön. Es gibt so ein paar Heldinnen im Einzellauf, Frauen, wie eben Kathi Witt, wie Syria Bonaly, eine Französin, eine der wenigen dunkelhäutigen Läuferinnen, die ich kenne, die da aufgetreten sind und sehr erfolgreich waren. Ein Energiebündel auf dem Eis, die hat Sprünge abgeliefert, ja, quasi aus dem Stand, wo ich gedacht habe, so, voila, die Waldfee. Wir haben ja im Vorfeld, also Anfang der Woche, glaube ich, als wir noch mit Yuri on Ice angefangen sind, relativ direkt auch auf YouTube erstmal Videos geguckt ohne Ende und das mir vorgeschwärmt und das mir Dinge gezeigt. Ich habe das als, muss ich dazu sagen, als Jugendlicher natürlich die Winterspiele mitbekommen und ich fand, ich glaube, so die Eiskunstläufe doch immer noch am interessantesten. Also wer am weitesten von der Rampe springen kann, finde ich uninteressant. Wer am schnellsten irgendwo runterfahren kann. Ich habe nie verstanden, warum das olympisch ist. Genau, also das fällt für mich in die gleiche Kategorie, warum muss man sich darin messen, wer sich am besten auf die Fresse hauen kann. Das ist ungefähr eine Kategorie für mich. Ja. Aber Eiskunstlauf hat am ehesten für mich noch was mit Kunst zu tun, tatsächlich. Genau, ja. Also das ist auch tatsächlich, es gab einen Kommentar zu einem, was ich dir gezeigt habe, was mit eins deiner liebsten Musikstücke aus Animes ist, nämlich dem Bolero von Ravel. Gibt es eine Von Digimon, was wir bei der nächsten Sendung endlich mal besprechen werden. Schon wieder verschoben genau. worden übrigens. Genau. Also Ravel hat es nicht für Digimon komponiert. Der nicht. Bolero ist ein bisschen älter. Nicht? Sauerei. Ich dachte ja. Und dazu gibt es in der Disziplin Eistanzen. Also es gibt im Prinzip vier Kategorien. Eislauf-Solo-Frauen, Eislauf-Solo-Männer, Eispaarlauf und Eistanzen. Eistanzen ist das einzige ohne Sprünge und Hebefiguren nur so bis auf Schulterhöhe. Und da gab es ein paar, Torvel und Dean, die zum Bolero getanzt haben. Ich meine, es waren die frühen 80er. Und die haben damit Olympiageschichte geschrieben. Die haben derartig hohe Punkte abkassiert. Die haben, glaube ich, irgendwie 10 mal 6,0 gekriegt für die B-Note, also die künstlerische Darbietung. Und selbst in der A-Note hatten sie nichts unter 5,9. Ich meine, da waren auch ein paar 6-0-Sachen dabei. Unfassbar schön. Ich habe dir das gezeigt und du hast es auch unfassbar schön gefunden. So wie du das war derartig hast. Flüssig in der Darstellung. Das war so, da ging eine Bewegung in die nächste übrig. Also über, das war so ein Wuff. Genau. Und der Kommentator hat damals auch gesagt, ja. Und da sieht man wirklich, dass es eine Kunstform in ja. dieses Sportevent geschafft hat. Und genau das ist tatsächlich das Eiskunstlaufen. Ist unfassbar anstrengend und sehr, sehr sportlich durch die Sprünge an vielen Stellen. Beim Eistanzen auch durch das Heben und auch durch die Schrittfolgen, die man auf dem Eis abliefern muss, in das verschiedenen Tanzstilen. Wie Paartanz auch tatsächlich wirkt. Genau, und man muss auch wie beim Paartanz verschiedene Dinge beherrschen, also lateinamerikanischen Tanz, ja. klassischen Tanz etc. pp. Ist also auch nicht so einfach. Und das ist aber eben wirklich genau das, was mich daran immer fasziniert. Es ist optisch unfassbar schön zum Zuschauen. Man hat meistens tolle Musik dabei. Seit einigen Jahren, Jahrzehnten kann man jetzt schon fast sagen, ist es auch erlaubt, Musik mit Text zu haben. Früher durfte es nur Musik ohne Text sein. Schön. Schön. Ich könnte jetzt rumnörden ohne Ende. Das machen wir bestimmt auch nochmal wieder. Mhm. Na, speziell Nerd Eisrevue. Sagen wir zu Weihnachten, die Nerd genau. Eisrevue. Dann geben wir essen Eiscreme und empfehlen Eiskunstlauf. Genau. Was wir gerade schon gemacht haben. Wir haben euch eine Playlist zusammengestellt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da ist unter anderem auch Cathy Witt mitzufinden. Die Salier Bolouvet. Syria Bonali. Genau, die ist mit dabei. Torvel Dean mit dem Bolero, mit dem legendären. Das Pärchen, was ich nicht leiden konnte, ist mit dabei. Genau, die Franzosen Marina Anissina und Grandal Pesserin. Dann unter anderem auch noch der deutsche Lauf, der jetzt Gold gewonnen hat. Dann die Amerikaner. Genau, Savchenko und Masson. Amerikanerin, die jetzt auch mit dem dreifachen Sprung. Dreifacher Rittberger, glaube ich. Was der Axel, ich weiß es nicht mehr. Ja. Einer von denen. Den eben gestanden hat, dann Beiträge von Vox, wo sie auch nochmal zu Wort kommt im Vorfeld. Klickt euch da mal durch, da ist viel cooler Kram drauf. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das so genieße. Jetzt haben wir noch ungefähr 10 Minuten Zeit, Yuri on Ice zu durchsprechen. Es ist so schön, guckt's euch an. Gibt's kostenlos bei Crunchyroll. Das schon mal vorne weg. Es geht um Katsuki Yuki, Yuri, mhm. also Yuri Katsuki, wie auch immer auch genannt wird in der Serie, der eine Meisterschaft schon verloren hat und nach Hause geht und erstmal absagt. Ja, also war 5 Jahre nicht zu Hause, hat nur trainiert und gearbeitet und ist dann letzter geworden letzten Endes beim Grand Prix und versagt erstmal und futtert sich ein Bäuchlein an. Und ist dann im heimischen Onsen, das seine Familie betreibt und stellt dann irgendwann, weil er mal wieder so einen Kick kriegt, eine Kür ins Internet, oder landet im Internet, besser gesagt, wie er dann eben von seinem großen Idol Viktor Nikiforov, wie er, glaube ich, heißt, eine Revue nachtanzt, eine Kür nachtanzt. Die geht viral. Viktor wird auf ihn aufmerksam, man weiß erstmal gar nicht warum. Also die beiden kennen sich natürlich aus den Wettkämpfen, aber Viktor steht plötzlich bei ihm in diesem Onsen, mehr oder weniger nackt, und sagt, ich werde jetzt dein Trainer. Ja. Und Yuri ist komplett starstruck praktisch. Mhm. Wahrscheinlich auch nicht zuletzt deswegen, weil Viktor nackt ist in dieser Szene. Ja, durchaus. Weil da ist durchaus auch noch anderweitiges Interesse zwischen den beiden. Also nicht nur sportlicher Art. Sondern durchaus auch ein romantisches Interesse bei beiden, was ich sehr schön finde, was auch Motivator für die ganze Serie ist. Und ab dem Zeitpunkt trainiert Viktor Yuri eben wieder auf diesen Wettkampf, dieses Wettkampflevel, weil Yuri sich tatsächlich dieses Bäuchlein angefressen hat. Und was dann entsteht, ist, also Yuri on Ice ist als Sports-Anime gelistet, weil schon auch das Eiskunst-Wettbewerb-Gedöns dann da im Mittelpunkt steht. Es ist aber tatsächlich eher ein Romance-Anime. Es ist Und ich finde es schön, dass es halt nicht irgendeiner von diesen furchtbaren, edgy Harem-Animes ist, wo ein Junge ist und fünf Mädchen fallen in sein Leben. Und es ist derartig unrealistisch, weil sowas passiert halt einfach nicht. Sondern es ist, man, ich kann mir vorstellen, dass es gerade auch zwischen Eiskunstläufern sehr viele romantische Geschichten gibt, die es lohnt zu erzählen. Und das wird hier einfach gemacht, weil Juri und Viktor lieben sich. Ja, und es ist sehr, sehr schön. Es ist sehr witzig an vielen Stellen, weil Juri 23 völlig überfordert ist davon. Eigentlich ein sehr schüchterner, zurückgezogener, der einfach auch für sich selber das Selbstvertrauen noch nicht gefunden hat. A, sportlich was zu reißen und B, damit umzugehen, dass Viktor ständig nackt in seinem Onsen rumrennt. und dann kommt am Anfang so ein bisschen so eine Ménage à trois auf, wobei sich das aufs Sportliche bezieht. Ja. Es gibt nämlich noch einen zweiten, einen russischen Juri. Genau. Also klar, Katsuki Juri ist ein japanischer Juri und es gibt noch den russischen Juri Plisetsky. Plisetsky. Der von Viktor eine Kür versprochen bekommen hat. Genau. Und jetzt da hinrennt und sagt, du hast mir eine Kür versprochen, was fällt dir ein, hier dieses Schweinchen zu trainieren, was soll denn das in der Sache? Er nennt ihn halt auch immer Schweinchen, ja, das ist so geil. Erst Schweinchen und dann Katsudon, ne? Katsudon, was aber auch ein Gericht im Schnitzel ist. Also ja, von genau. Und der russische Juri, der von allen dann nur noch Juri-O genannt wird, damit man die auseinanderhalten kann, der ist halt jetzt nach der letzten Saison das erste Jahr bei den Großen dabei. Der war bisher bei den Junioren und jetzt darf er bei den Großen mit antreten und will da halt mit einer Kür von Viktor Nikiforov richtig glänzen, richtig einen raushauen. Und Viktor ruft dann erstmal so einen Zweikampf zwischen den beiden aus. Jeder darf sich was wünschen. Wer gewinnt, dem erfüllt er dann den Wunsch. Und lässt die beiden auch mit Eros und Agape antreten, was die beiden Figuren halt eben auch sehr gut symbolisiert. Also Juri als Eros, weil da eben auch ein romantisches Verhältnis zusteht und Juri-O eben mit dem Agape, was ja eher so kollegial und freundschaftlich geprägt ist. Und trotzdem Juri-O manchmal ein richtig derbes Arschloch ist, symbolisiert ihn das sehr gut, weil er schon auch, ja, wenn er das möchte, kollegial sein kann. Er muss das selber erst noch lernen im Laufe der Serie. Und das finde ich ist auch schön gezeigt, weil er ist am Anfang ist er schon so ein Ehrgeizling auch einfach. Und der kommt auch mal arschig rüber, so, ne? Und muss halt lernen, dass das Ganze einfach mehr Spaß macht, wenn man mit den anderen auch zusammen rumhängt. Da gibt's dann später noch einen aus Amerika, Kanada. Der JJ. JJ, ne? Genau. Ja. King JJ. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Und dem wünscht man, dass er mit der Fresse lang auf dem Eis landet und trotzdem gewinnt er. Ja, gut. Naja, ja. Ja, es ist eher Juri tatsächlich am Anfang, der öfter mal sich eine blutige Nase holt und so. Aber es ist halt total süß, wie die beiden auch, also Viktor und Juri, sowohl sportlich aneinander wachsen, weil Viktor auch keine Ahnung hat, was man als Trainer macht. Mhm. Und das hilft aber beiden tatsächlich. Ich mag an der Serie, und ich glaube, das war der Aspekt, der mir dann hinten raus auch am allerbesten gefallen hat, dieser Romance-Aspekt. Mhm. Der ist für mich tatsächlich das, was mich an der Serie gehalten hat. Ich habe das gerade in den letzten beiden Folgen von 12 gemerkt, dass mir dieser sportliche Event tatsächlich dann doch relativ egal gewesen ist, weil ich schon auch den Eindruck hatte, dass die Serie das nicht vernünftig spannend aufbaut. Dass Juri jetzt nicht unbedingt, ich spoilere das jetzt mal weg, weil die Serie ist schon ein bisschen älter, nicht alles holt bis zum Ende der Serie, damit hätte man rechnen können. Mhm. Also entweder das oder das hat tatsächlich alles gewinnt. Ich lasse das mal offen, welches von den beiden da passiert. Also eins von beiden muss da halt passieren. Aber dieser ganze Beziehungsaspekt, wie die Figuren untereinander stehen. Da wird ja tatsächlich ein internationales Kader aufgefahren an Sportlern, die da eben mit zu tun haben. Und natürlich haben die sich über die Jahre auch getroffen bei den Turnieren und bei den Wettkämpfen. Das wird dann eben auch aufgefahren. Und da wird also auch ein glaubhaftes Ökosystem, sag ich jetzt mal, hergestellt aus Figuren, die auch untereinander Rivalitäten haben oder Motivationen. Viktor ist offensichtlich eben nicht nur für Juri eine große Inspirationsquelle, sondern für viele andere auch noch, die dann eben ihm auch nacheifern und gegen ihn antreten möchten und dann enttäuscht sind, dass er da eben nur als Trainer unterwegs ist. Das sind Aspekte, die mir eigentlich viel besser gefallen haben als der eigentliche Wettkampf, weil sich die Küren und Läufe der einzelnen Eiskunstläufer dann doch auch jeweils sehr ähneln und nur in in Nuancen, dann ab, einer fällt mal hin, rutscht aus, der Sprung wird nicht gestanden, aber die sind zum Teil auch von der Animation identisch und eine andere Musik dahinter oder einfach eine andere Kulisse dann dahinter gemacht, ne, also, wo dann einfach die gleiche Animation nochmal verwendet, wiederholt wird. Und das fällt einem natürlich dann am stärksten auf, wenn man sowas am Stück dann auch guckt, wie wir es gemacht haben. Ne? Was auf der anderen Seite aber dem Umstand geschuldet ist, dass sie wahnsinnig akkurat gearbeitet haben, was die Möglichkeiten von Läufern auf dem Eis angeht. Es sieht unfassbar realistisch aus, was die da abliefern an Pirouetten, an Sprüngen, an Schrittfolgen etc. pp. Wir haben uns den Jagulin angeguckt, wo du dann auch noch meintest, das ist doch fast die gleiche Schrittfolge, die wir hier in Juri und Eis auch haben. Juri hat auch dann auch mal so diese Trippelschritte, das habe ich gesucht, genau. Die der Jagulin eben auch in einem seiner. Das ist also natürlich wurde sich da in der echten Eiskunstlaufwelt Inspiration geholt. Alles andere wäre natürlich auch hirnrissig gewesen. Genau. Und ich fand, also mir hat das sehr gut gefallen als Eiskunstlauf-Fanin, die ich ja bin, diese sehr realistische Darstellung zu sehen. Nicht irgendwas völlig Übertriebenes wie bei Mila Superstar, wo sie 3 Stunden in der Luft hängen, ehe sie mal einen Schmetterball schlagen. Oder bei Tsubasa, wo sie dann den Ball 3 Kilometer lang über den übers Feld tragen. Ja. Genau, solche Sachen. Also es war sehr, sehr realistisch dargestellt. Ich habe dann in den Darstellungen durchaus mehr Nuancen wahrscheinlich wahrgenommen als du. Wobei ich irgendwann tatsächlich, also gerade wenn die zu dem Salkow angesetzt haben, das ist ja auch so eine Bewegung, die müssen ja Schwung holen. Nee. Das hatte ich dann irgendwann raus. Also den Salkow. Die Sprünge voneinander unterscheiden kannst du besser als ich. Das habe ich nie gelernt. Ja. Ich habe auch nie gelernt, mitzuzählen, wie viele Drehungen die Leute da schaffen. Ich habe auch nur den Salkow erkennen können, mehr auch nicht, weil der Rittberger und der Axel sind dann doch sehr ähnlich in dem Anlaufen. Und der Eiskunstlauf macht. Genau. Aber das hat natürlich zur Folge, dass die da keine unrealistischen Bewegungen machen auf dem Eis, sondern dass das den realistischen Beschränkungen menschlicher Körper unterworfen ist, weshalb es sich doch ähnlich sieht. Ich habe neulich einen Ausschnitt gesehen aus einem Radrenn-Anime, den es offensichtlich gibt. Also Tour de France Radrennen. Und die sind kurz vorm Etappenziel und plötzlich fängt der zurückliegende Rivale an zu schreien. Und irgendwas wandert ihm über den Rücken in die Schulterblätter und plötzlich wachsen ihm Flügel. Also der wird disqualifiziert. Ja, ja. Sowas gibt's offensichtlich auch. Genau. Also das fand ich tatsächlich sehr angenehm, dass das so dargestellt wurde. Das hat natürlich eben zur Folge, dass du sehr viel Ähnliches siehst, was sich wiederholt. Weil es gibt eine bestimmte Anzahl an Sprüngen eben, die gezeigt werden in doppelter, dreifacher oder vierfacher Ausführung. Ich muss das leider an der Stelle abbrechen, weil die Sendezeit gleich vorbei ist. Okay. Ich habe Juri on Ice extrem genossen, eben weil es einen Aspekt, es gibt in Japan sicherlich erfolgreiche Shonen-Anime, die es nicht nach Deutschland geschafft haben und sicherlich auch nicht in meine Filterblase, das will ich gar nicht behaupten. Aber Juri on Ice hat es geschafft, eben auch aus dieser Anime-Filterblase herauszukommen und eben auch ein Pärchen ist eben auch jetzt während Olympia zu Juri on Ice, zu diesem Klavierstück gelaufen. Und das ist schon auch eine Sache, wo dann plötzlich eine Anime-Serie, die eigentlich Otakus, Nerds und Anime-Fans vorbehalten zu sein scheint, dann auch eine Präsentation bekommt oder eine Bedeutung auch bekommt. Natürlich passend, also in der Serie selber gibt's auch Figuren, die nach einem, für meinem Ansehen nach, fiktiven Filmen, nach der Musik eben laufen. Und da ist es nur konsequent, dass da Menschen in der Realität auch nach der Musik in Juri on Ice laufen. Ja. Oder nach dem Stück, was sich Juri dann eben komponieren lässt. Und ich glaube, wie gesagt, der sportliche Aspekt war mir weitestgehend, ich will nicht sagen egal, das ist natürlich der Aufhänger für diese Serie. Aber endlich mal homosexuelle Männer, und nicht Lesben, sondern wirklich Männer. Ich glaube schon, dass Lesben relativ also verhältnismäßig breit präsent sind, weil es natürlich auch einen erotischen, auch für heterosexuelle Männer erotischen Aspekt hat, um Männer einfach dann auch scharf zu machen, ganz platt gesagt, ne? Aber dass homosexuelle Männer einfach repräsentativ in einer Serie dargestellt werden. Und nicht jeder Mann in dieser Serie ist automatisch homosexuell. Nee, das gibt es. Also ich würde sogar argumentieren, dass es eine Menge homosexuelle Männer in dieser Serie gibt, weil da sehr viel Romantik auch und auch sehr stark auf den männlichen Körper animiert wird und sehr kurvenförmig und auch wirklich sehr schön animiert wird. Aber das endlich mal zu sehen und dann auch so zu sehen, dass es wirklich... Das ist ganz klar das, was die Serie besonders macht. Also es gibt Sportlerserien ohne Ende, nicht so viel über Eiskunstlauf, das gebe ich zu. Aber wenn es nur Eiskunstlauf gewesen wäre und reines Wettkampf, wer ist der Beste, wäre es langweilig gewesen. Es wäre wieder mal, wer ist der Beste? Männer kämpfen gegen Männer, um irgendwo eine Medaille oder sonst irgendwas zu gewinnen. Diese Liebesgeschichte ist definitiv das, was die Serie zu was Besonderem macht und die ist wirklich schön erzählt. Die gefällt mir wahnsinnig gut und das ist das, was die Serie unfassbar sehenswert macht. Guckt sie euch an! Damit ist die Sendung zu Ende. Tut mir leid, dass ich das hier so abrupt abbrechen muss, aber unsere Sendezeit ist leider vorbei. Wir hören uns in den nächsten paar Wochen wieder. Ich mache auch noch eine Sendung mit dem Nerd, die ich schon irgendwie seit 3 Wochen verspreche. Das ist aber jetzt, wo Kati erstmal für eine Zeit zu Hause ist, noch ein bisschen schwieriger geworden. Aber das kriegen wir hin. Ich mogle euch noch eine Special-Eiskunstlauf-Sendung hier rein. Nächstes Jahr. Auf wieder, Nerd. Tschüss. Can you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history. Born to make history. Born to make history. Don't stop us now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history. Can you hear my heartbeat? I've got a feeling it's never too late. I close my eyes and see myself, how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history.